Hallo Menschen. Manche Ideen benötigen Zeit, bis ersichtlich wird, wie sie umgesetzt werden können. Schon im September 2014 gab es die Idee für eine GAIDAV-Sonderausgabe mit Berichten und inhaltlichen Beiträgen von der Anarcha-Feministischen Konferenz, AFEM 2014, welche Mitte Oktober 2014 in London stattgefunden hat. Diese Sonderausgabe hätte im Frühjahr 2015 erscheinen sollen, so die ersten Planungen. Die Idee konnte jedoch auf diese Weise nicht umgesetzt werden. Umso mehr freut es uns, dass wir euch in dieser Ausgabe den Start der Artikelserie zu AFEM 2014 ankündigen können. In dieser und den folgenden GAIDAV-Ausgaben soll jeweils ein Text zur AFEM 2014 veröffentlicht werden, Berichte von Teilnehmenden der Konferenz, Zusammenfassungen von inhaltlichen Workshops und Diskussionen, die Bedeutung der Konferenz für die anarchistische Bewegung sowie weitere Artikel zum Thema Anarcha-Feminismus. Falls ihr an der Konferenz teilgenommen habt und selbst etwas schreiben wollt, freuen wir uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Passenderweise zum Thema Anarcha-Feminismus blickt die Libertäre Aktion Frankfurt oder mit einem Artikel auf ihren Anarcha-Feministischen Aktionstag zum Weltfrauenkampftag. Ein weiterer Schwerpunkt in dieser Ausgabe bildet das Thema Wahlen. Ihr findet drei Übersetzungen unserer britischen Schwesterföderation Anarchist-Föderation, die sich in ihrer Zeitschrift Resistance mit genau diesem Thema beschäftigen. Neben einer Einschätzung zu Syriza nach der Wahl in Griechenland und einem anarchistischen Statement zu Wahlen wird auch im Artikel Was die Frauenrechtler SternInnen für uns taten, ein Blick auf Anarcha-feministische Kämpfe in der Vergangenheit geworfen. Neben der Fortsetzung der Reihe Auszüge aus dem anarchistischen Wörterbuch und weiteren spannenden Artikeln zu aktuellen und historischen Themen haben wir auch in dieser Ausgabe wieder zwei Aufrufe abgedruckt, die uns wichtig erscheinen, zum einen der Aufruf zum anarchistischen 1. Mai in Dortmund. Zum anderen die Bewerbung zur bundesweiten Demo Hände weg zum Streikrecht am 18. April in Frankfurt am Main sowie einen Hintergrundartikel zum geplanten Tarifeinheitsgesetz, welches das Streikrecht in Deutschland massiv einschränkt, sollte es im Mai verabschiedet werden. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre. Ma für die GAIDAV-Redaktion. FDAIFA. Das Ende einer Graswurzelbewegung in Griechenland. Von Anarchist Föderation, Britin, /Übersetzung, Leo. Viele Linken waren hocherfreut, dass eine Anti-Austeritätspartei die landesweiten Wahlen in Griechenland gewonnen haben. Für die Linke, inklusive derer im Vereinten Königreich, wurde Syrizas Sieg als ein Wendepunkt in Europa angesehen gegen die Wirtschaftsstrategien, welche auf harten Sparmaßnahmen beruhen. Syriza, Koalition der radikalen Linken, fing an als Allianz verschiedener reformistischer Linksparteiströmungen. Ihr Parteiprogramm ähnelte stark dem von PASOK, einer sozialistischen Koalition der 1980er Jahre. Tatsächlich ist ein Großteil der alten PASOK-Führung jetzt bei Syriza. Alexis Tsipras übernahm den Vorsitz als Syriza-Parteichef 2008, als die Partei sich vom reformistischen Eurokommunismus entfernte, um eine Verbindung mit sozialen Graswurzelbewegungen einzugehen, welche sich in Griechenland gegen die Austeritätspolitik entwickelt haben. Als die Partei eine Straßenpräsenz entfaltet hatte und bei den riesigen Platzprotesten teilnahmen, weitete die Partei auch ihren Einfluss in Gewerkschaften aus, vor allem im öffentlichen Sektor und unter Studierendenorganisationen. Sie stellte sich schnell als eine letzte Hoffnung für Wandel für die soziale Bewegung dar. Syriza wird nun der politische Arm des repressiven Staatsapparats sein, Polizei, Armee, Justiz, welcher historisch mit Rechten und FaschistInnen durchzogen ist. Es wurde schon eine Koalition gebildet mit einer rechten Anti-Einwanderungspartei und das Kompromisse machen wird sich fortsetzen, um an der Macht zu bleiben. Weil die Partei ziemlich klein ist mit 35.000 Mitgliedern, etwa 10.000 werden in Regierungsposten eingesetzt als Versuch den Rechten etwas entgegenzusetzen, sind sie weit entfernt von den Graswurzelinitiativen, welche jene in Ämter gehievt hatten. Griechische Radikale mit weiter zurückreichendem Gedächtnis werden sich erinnern, nachdem PASOK gewählt worden war, wie schnell sie ihr radikales Parteiprogramm fallen ließen, welches ihnen zur Macht verholfen hatte. Auf jeden Fall wurde es so gut wie beseitigt bei späteren Wahlen. Jetzt stehen wir wieder hier mit weiteren linken Versprechen von Syriza. Wie sich der griechische Anarchist Spyros Dapagolas darüber äußerte, wie wichtig es sei, dass Leute mit Graswurzelorganisierung verbunden sind, alles andere ist ein Rezept für Scheitern, Enttäuschung, Zeitverlust und natürlich für politische und individuelle Bestechung, was Macht und Staat immer erzeugen. Dieser Artikel ist aus der aktuellen Resistance No. 158 der Anarchist-Föderation, Britin, entnommen. Mehr Infos unter www.afed.org.uk. Was Anarchist-SternInnen tun, anstatt wählen zu gehen. Von Anarchist-Föderation, Britin, /Übersetzung, Leo. Die landesweiten Wahlen stehen vor der Tür und einmal mehr verfolgen uns die Parteien überall auf Schritt und Tritt, während sie versprechen, dass sie die Dinge richten werden. Aber du musst kein Stern-Anarchist-Stern-In sein, um zu wissen, dass sich nichts ändern wird, egal wer gewählt wird. Daher kommt es, dass Politiker-Stern-Innen von neuen Methoden begeistert sind, wie beispielsweise von der Briefwahl. Labour, 1, Tory, 2, liberal-demokratische, nationalistische, Plaid-CMRU, 3, SNP, 4, Sinn Fein, 5. Bewahrende oder Radikale, die Grüne Partei oder Linke in einigen Bündnissen, oder nationalrassistische, OKP, 6, etc. Parteien, die Grundsätze des Systems sind die gleichen. Ob wir das gegenwärtige Wahlsystem bzw. das Verhältniswahlsystem haben, oder wie viele Leute bei einer Wahl oder einem Referendum wählen gehen oder nicht, wie wir gerade in Schottland gesehen haben, hält der Kapitalismus weltweit die Zügel in der Hand. Als lohnabhängige Menschen werden wir ausgebeutet, ob wir nun an freien Wahlen teilnehmen können oder unter einem autoritären Regime leben. Die Kapitalist-SternInnen und Eigentümer-SternInnen werden weiterhin den Reichtum, den wir erschaffen, beherrschen. Und sie schützen ihn durch die Polizei, die Rechtsordnung und das Militär. Du darfst dich nicht beschweren. Nichtwähler-SternInnen wird gesagt, wenn du nicht wählen gehst, darfst du dich auch nicht beschweren. Aber wählen gehen unter diesen Umständen ist nur vorgeben, dass das System, welches wir haben, im Grunde in Ordnung ist. Es nimmt die siegreiche Partei aus der Verantwortung. Tatsächlich haben wir bei den nächsten Entscheidungen, welche von den durch uns gewählten Leuten getroffen werden, nichts zu melden. So wird repräsentative Demokratie genannt. Anarchist-SternInnen organisieren sich durch direkte Demokratie, in welcher wir bei jeder Entscheidung mitreden können, falls wir dies wollen. Wir legen unsere Macht nicht in fremde Hände, deshalb kann uns niemand betrügen und unsere Macht missbrauchen. Dieses Vorgehen könnte weltweit funktionieren. Frag uns wie. Anti-Wahlkampagnen. Eine Anti-Wahlkampagne alleine ist ebenso gut wie Zeitverschwendung. Dasselbe gilt für eine Protestwahl für einen linke Stern-N oder zum ersten Mal antretende Stern-N-Kandidat Stern-N. Für die Kampagne aufgewendete Zeit und Geld könnten besser verwendet werden, um einige Probleme in unserem Alltag zu lösen. Protestieren, sei es einen Wahlzettel ungültig zu machen oder Demonstrationen auf der Straße, scheitert daran, eine echte Kampfansage zu bieten. Deshalb meinen Anarchist-SternInnen, geh wählen oder lass es bleiben, es macht keinen Unterschied. Viel wichtiger ist zu erkennen, dass Wahlen ein korruptes System stützen und uns ablenken, echte Möglichkeiten zu erringen. Geh nicht zur Wahl, organisiere dich. Wir sollten uns zusammenschließen mit unseren Nachbar-SternInnen, Arbeitskolleg-SternInnen, anderen Leuten, mit denen wir Interessen teilen, und anderen Menschen, die nicht die Privilegien wie manch andere haben. Wir sind ExpertsternInnen für unsere Bedürfnisse und wie Dinge am besten für das Wohl der Gesellschaft funktionieren. Wir müssen direkte Aktionen anwenden, um dies zu erreichen. Eine direkte Aktion findet statt, wenn wir ein Problem lösen, ohne dass uns jemand anderes vertritt. Damit meinen wir nicht nur protestieren und nach einer Veränderung fragen, sondern Vorgänge wie Besetzen, Sabotieren, Erledigung der Lohnarbeit nur nach Vorschrift ohne weitergehendes Engagement, die Weigerung, ihre Preise oder die Miete zu bezahlen, oder zu streiken, aber wir meinen nicht abzuwarten, bis die Gewerkschaftsführer SternInnen uns sagen, zu welchem Zeitpunkt wir streiken können und wann nicht. Wenn Arbeiter SternInnen beispielsweise nicht ihren zustehenden Lohn bezahlt bekommen, ergreifen wir Maßnahmen, um die Unternehmer SternInnen zum Lohn auszahlen zu bringen, anstatt die Regierung zu ersuchen, uns besseren rechtlichen Schutz zu gewähren. Das Ministerium für Arbeit und Altersrente hat sogar die Anarchistische Föderation und die Solidaritätsföderation, 7, unter den Gruppen angegeben, die eine ernsthafte Gefährdung der Arbeitsaufnahmepflicht bei Sozialleistungsbezug, 8, darstellen, weil wir Arbeitsprogramme stillgelegt haben. Dies wurde nur mit wenigen hundert Leuten erreicht. Stell dir vor, was mit tausenden Leuten erreicht werden könnte. In der Realität scheuen sich die Menschen verständlicherweise davor, es mit dem Staat aufzunehmen. Aber direkte Aktionen müssen keinen Kampf aufs Äußerste bedeuten, um den Kapitalismus auf einen Schlag zu besiegen. Anarchist-SternInnen meinen, dass es letztlich eine vollständige Revolution geben muss. Aber indem wir dem System an einem beliebigen Punkt direkt die Stirn bieten, können wir beginnen, es zu beeinflussen. Wenn wir vielmehr all die Errungenschaften betrachten, als wurden sie vom Staat errichtet, das kostenlose Gesundheitssystem, die kostenlose Bildung, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze zu unserem Schutz am Arbeitsplatz, Wohnungsbaubestimmungen, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, Arbeitslosengeld, Rentenzahlungen kamen historisch zustande, um organisierten Kampagnen kollektiver, direkter Aktionen ein Ende zu machen, welche die Staatsmacht bedrohten. Wo wir als Individuen scheitern, können wir gemeinsam siegen. 1. Die Labour Party, Deutsch, Arbeitspartei, bei ihrer Gründung sozialistisch-gewerkschaftlich geprägt, bekennt sie sich heute zur Marktwirtschaft und ist mit der SPD zu vergleichen. Anmerkung der Übersetzung. 2. Tories ist die konservative Partei im Vereinten Königreich. Anmerkung der Übersetzung. 3. Plaid Cymru ist die walisische Partei, sozialdemokratisch und walisisch-national. Anmerkung der Übersetzung. 4. SNP ist die Scottish National Party, separatistische, linksliberale, schottische nationale Partei. Anmerkung der Übersetzung. 5. Sinn Féin ist eine irisch-republikanische, separatistische Partei, die VA in Nordirland und der Republik Irland verankert ist. Anmerkung der Übersetzung. 6. OKIP ist die Partei für die Unabhängigkeit des Vereinten Königreichs, eine EU-skeptische, rechtspopulistische Partei. 7. Solidarity Federation. 8. Im Original Workfare, ein arbeitsmarktpolitisches Konzept, welches staatliche Transferleistungen mit einer Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme verknüpft. Was die Frauenrechtler SternInnen für uns taten. Von Anarchist Federation, OF Britin, / Übersetzung, Leo. Es ist wieder Wahlzeit und einmal mehr werden anarchistische Frauen über unsere Pflichterfüllung belehrt gegenüber denjenigen, welche für unser Stimmrecht gestorben sind. Um es einmal festzuhalten, die Forderung der Frauenrechtler SternInnen lautete, dass Frauen überall dort gewählt werden sollten, wo auch Männer vertreten waren. Sie kämpften nicht dafür, dass jede Frau für alle Zeiten moralisch verpflichtet ist, jedes politische System zu unterstützen, welches die Wahl benutzt hat, um sich selbst zu legitimieren. Sie vertrauten auf künftige Frauen, welche ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sylvia Pankhurst zum Beispiel lebte um die parlamentarische Demokratie als einen veralteten Apparat abzulehnen und weigerte sich ihre Stimme abzugeben oder selbst zu kandidieren. Bei dieser Wahl würde sie wütend sein auf jede Teilnahme einer Partei, die Einschnitte bei wesentlichen Frauenleistungen macht, nicht auf Frauen, die ihre Wahlzettel zerreißen oder von der Wahl wegbleiben. Mehr als die Wahl. Es ging um viel mehr als nur um die Wahl für die FrauenrechtlerInnen. Es ging um Solidarität unter Frauen, unsere Fähigkeit zusammenzuarbeiten und zu kämpfen, von unserem eigenen Erleben aus zu schreiben und zu sprechen, nicht nur über die Wahl, sondern über sexuelle, soziale und berufliche Freiheiten, wie gerechte Bezahlung und Rechte in Bezug auf Gebären und Fortpflanzung. Die Aberkennung des Stimmrechts war eine Beleidigung der Frauen als intelligente, rationale Menschen, gleichgültig wie viel Nutzen das Stimmrecht selbst hatte. Das Stimmrecht zu gebrauchen war fast irrelevant verglichen damit, was es für Frauen mit Stimmrecht bedeuten würde, nicht mehr als reines Anhängsel ihrer Ehemänner gesehen zu werden. Das Stimmrecht zu erhalten war ein Sieg, im Wesentlichen weil Frauen etwas erreicht hatten durch den Fortschritt dafür zu kämpfen. Die Reden, Veröffentlichungen, zertrümmerten Scheiben, Kämpfe mit der Polizei, Kampfsportübungen, Haftstrafen, Hungerstreiks, Widerstand gegen Zwangsernährung und Weigerung nachzugeben, dies sorgte wesentlicher dafür, den Status und das Selbstbewusstsein der Frauen als öffentliche und politische Personen steigen zu lassen, als es das reine Stimmrecht jemals getan hat. Viel mehr als weibliche Parlamentsabgeordnete oder KarrieremacherInnen getan haben, welche Frauenkämpfe zynisch genutzt haben, um sich selbst zu begünstigen. Uns erzählen zu wollen, dass wir wählen müssen, weil das Stimmrecht für Frauen mühsam erkämpft worden ist, ist herablassende, paternalistische Kacke. Arbeiterklasse-Männer kämpften ebenfalls für das Stimmrecht, werden jedoch weit weniger kritisiert, wenn sie darauf hinweisen, dass es effektivere Mittel des Wandels gibt als die Wahlurne. Für Frauen wurde Wählen eine Frage von angepasster Ehe anstatt ein Bewusstsein, in direktem Gegensatz wer FrauenrechtlerInnen waren und für was sie gekämpft hatten. Die FrauenrechtlerInnen beabsichtigten niemals, ihren Kampf mit dem Erhalt des Stimmrechts zu beenden. Viele setzten ihre Kämpfe fort, als ihre AnführerInnen vereinnahmt worden waren. Sie waren nicht zufriedengestellt und sie sahen uns nicht vor. Vereinnahmung. Die FrauenrechtlerInnen erreichten ihre Ziele, weil sie eine radikale, inspirierende und effektive Bewegung der direkten Aktion waren. Sie erreichten unglaubliche Dinge für sich selbst und für zukünftige Frauengenerationen. Ja, sie verdienen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit. Aber mehr als das, sie verdienen unser Lernen und unsere Bemühungen, das ungeheuerliche Ausmaß und Komplexität ihrer Kämpfe zu verstehen. Sie verdienen es, mehr als auf eine eindimensionale Kurzmeldung reduziert zu werden. Ob du nun wählen gehst oder dich organisierst oder beides, fasse diesen Wahltag auf als ehrende Erinnerung an die FrauenrechtlerInnen, indem du ihn nicht benutzt als Stock, um Frauen damit zu schlagen, wenn sie ihr Wahlrecht genauso wie die FrauenrechtlerInnen behandeln, als ihr eigenes, um es zu nutzen oder nicht, nach ihren eigenen Vorstellungen. Bericht zum Anarcha, Feministischen Aktionstag der Libertären Aktion Frankfurt, oder am 7.3.2015 mit anschließender Party in den Weltfrauenkampftag. Mit einer Party im Verbuendungshaus Forst wurde der Internationale Frauenkampftag 2015 eingeleitet. Dem voranstand ein ereignisreicher Tag. Mit einer Ausstellung und einem Vortrag wurde dem Lebenswerk der Anarchistin und Mitbegründerin anarcha-feministischer Positionen, Emma Goldmann, gedacht. Ein weiterer Vortrag der Gruppe E-Stern-Spaßes aus Dresden beschäftigte sich mit der Kritik an dem Begriff der Definitionsmacht und lud zur Diskussion ein. Ein Stankil-Workshop bot die Möglichkeit, sich praktisch zu betätigen. Gegen 14 Uhr erklang Musik der 20er Jahre in der großen Schanstraße in Frankfurt, oder? Das Trio, bestehend aus Kontrabass, Violine und Gitarre, lud Anwesende und PassantsternInnen zur Ausstellung Emma Goldman, Anarchistin, Revolutionärin Feministin, ein. Gegen 14:30 Uhr wurde die Ausstellung mit einer kurzen Rede und Sektempfang eröffnet. Dem folgte ein Vortrag über das Leben und Wirken Emma Goldmans. Bei weiterem Sekt und veganen Häppchen verweilten die Anwesenden und schauten sich die Ausstellung an, welche im Laufe des Tages von vielen interessierten Menschen bis 19 Uhr besucht wurde. Um 18 Uhr traf schließlich das Abendessen in Form einer Couscous-Gemüsepfanne ein. 17 Uhr begann der Vortrag der Gruppe E-Stern-Spaßes aus Dresden. Diese beschäftigten sich mit der Frage der Auslegung von Definitionsmacht und ihren Auswirkungen. Welche weiteren Möglichkeiten bestehen in einer emanzipatorischen Gesellschaft zur Klärung von sexuellen Grenzüberschreitungen? Dabei wurden viele Fragen aufgeworfen und es bestand Raum zur Diskussion, welche im Anschluss in zweier Gesprächen vertieft wurde. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es nicht darum ging, Definitionsmacht zu verneinen, sondern eine kritische Auseinandersetzung damit anzuregen, um zu einer besseren, herrschaftsfrei Ehrenpraxis zu gelangen. 20 Uhr begann dann die Party unter dem Motto If I can, te danse, it's not my revolution im Verbuendungshaus Forst. Den Anfang machte zur Freude aller wieder das eingangs beschriebene Trio. Danach betrat Bahati aus Berlin die Bühne und setzte sich mit Themen wie Sexismus im Hip-Hop in Form von Digital-Poetry auseinander, eine Stilrichtung, die aus dem Genre des Spoken Word stammt. Den Abschluss bildete Diane Fancy aus FFO, die den Übergang in den beginnenden Frauenkampftag einläutete und ihn dann auch zu einem feuchtfröhlichen Morgen machte. Mit der Ausstellung und den Vorträgen wurden auch zahlreiche Menschen außerhalb der Bewegung erreicht. Neue Kontakte konnten so geknüpft werden und wir waren in der Mitte der Stadt sichtbar. Ein reich gedeckter Infotisch lud dazu ein, sich über Anarchismus im Allgemeinen zu informieren. Bedanken möchten wir uns bei den MusikersternInnen, dem Verbuendungshaus Forst e.V., dem Studierendenmeilen e.V. und allen HelferSternInnen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben. Über den Tag verteilt hatten wir ca. 100 Gäste und es entstanden anregende Diskussionen. Die Ausstellung blieb noch bis zum 13. März von Montag, Freitag im Medienkomplex auf der Großen Schanstraße, jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr, geöffnet. Weltweit. FACC. Gründungserklärung der Anarchistischen Föderation in Mittelamerika und der Karibik. Von FACC. / Übersetzung, JT. Nach mehrmonatigen Vorbereitungen, umfassenden Debatten vor dem Event und dem ersten Aufruf zur Gründung der Anarchistischen Föderation in Mittelamerika und der Karibik, FACC, haben sich in den Tagen des 21. und 22. März dieses Jahres zahlreiche GenossSternInnen aus verschiedenen Ländern und Realitäten der Region Mittelamerikas und der Karibik, sowie internationale BeobachterSternInnen, in der dominikanischen Stadt von Santiago de los Caballeros getroffen, um Ideen auszutauschen, uns kennenzulernen und um unsere Differenzen und Affinitäten zu benennen. Mit großer Freude können wir nun die Gründung der FACC verkünden. Die Föderation stellt für uns ein Vehikel dar, um Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den AnarchistSternInnen der Region zu leben und dabei die von Staat und Kapitalismus aufgesetzten Grenzen zu überwinden, eine Föderation verschiedener Strömungen, die bestrebt ist, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Kollektiven der Region und in der Diaspora wiederzubeleben. Die anfänglichen Mitglieder der Föderation sind das Talia Libertario Alfredo López, Tlal, aus Kuba, Kiske A Libertaria aus der Dominikanischen Republik, GenossSternInnen aus Puerto Rico, El Salvador, der Insel Bonaire und Miami. Darüber hinaus gab es viele Gruppen, die gerne an der FACC teilnehmen möchten, denen eine Teilnahme am Kongress aber aus den vielfältigsten Gründen nicht möglich war und daher bislang noch keine Mitglieder sind. Die Föderation basiert auf den Prinzipien des Konsenses, der Solidarität und der Akzeptanz der unterschiedlichen Strömungen und Praktiken von Einzelpersonen und Gruppen. Sie fokussiert ihre Arbeit auf kritische Interventionen und einem Studium der Situation in diesen beiden Regionen und sie zeichnet sich als horizontal organisierte Struktur aus. Gemäß der im Konsens getroffenen Entscheidungen wurden folgende Aufnahmekriterien definiert. Stern: Die Einzelpersonengruppe definiert sich selbst als anarchistisch. Stern: Die Einzelpersonengruppe agiert auf horizontale Art und Weise. Stern: Ein aktives Mitglied der Föderation tritt als Fürsprecher Stern in der Einzelpersonengruppe, die der Föderation beitreten will. Stern: Jede Aufnahme einer Einzelpersonengruppe in die Föderation muss im Konsens entschieden werden. Stern: Über jeden Aufnahmeantrag muss innerhalb von 2 Monaten im Konsens entschieden werden. Zurzeit gibt es ein im Konsens eingerichtetes Komitee, das Kommunikationskomitee. Außerdem wurden 3 von Einzelpersonen und auf freiwilliger Basis eingerichtete Arbeitsgruppen eingerichtet, das Antirepressionskomitee, das Antinationale Komitee und das Selbstverwaltungskomitee. Die Gründung der Föderation stellt einen Meilenstein in der Geschichte der anarchistischen Bewegungen beider Regionen dar, da nie zuvor ein solcher Raum zum Austausch von Erfahrungen und zur kritisch-solidarischen Zusammenarbeit existiert hat. Wir haben den Weg der Freiheit und der Horizontalität gewählt und wir hoffen, dass unsere affinen GenossstärnInnen aus allen Teilen der Welt uns auf diesem Weg begleiten, hin zu einem alten, aber ständig erneuerten Ideal, der Anarchie. Quelle: http://periodeicoelibertario.blogspot.com/2015/03. Ein Bericht über AFEM 2014 von Claire, ein Stern-E-Organisator Stern-In und Mitglied der britischen anarchistischen Föderation, /Übersetzung und Anmerkungen, Leo. Vorwort der Redaktion: Mit diesem Bericht und dem im Anschluss darauf folgenden Infotext wollen wir den Anfang für eine Artikelreihe zur anarcha-feministischen Konferenz 2014 in London, AFEM 2014, machen. In den nächsten Guide-Ausgaben werden weitere Berichte zu AFEM 2014 und der Bedeutung dieser Konferenz für die anarchistische Bewegung folgen. Es sollen aber auch inhaltliche Mitschriebe und Auswertungen zu den Workshops veröffentlicht werden sowie weitere Texte, die sich mit anarcha-feministischen Themen beschäftigen. Was die Besucherzahl betrifft, waren es ca. 400 Leute. Die überwiegende Mehrheit waren Einzelpersonen und Leute, die in Kollektiven arbeiten, entweder als Anarcha-Feminist-SternInnen oder Aktivist-SternInnen, die sich mit sexistischer Unterdrückung beschäftigen. Als offizielle Gruppen aus dem Vereinten Königreich, UK, nahmen lokale und föderationsweite Gruppen der britischen anarchistischen Föderation teil, der Solidarity Föderation, IWA, 1, die Sex Workers Open University, 2, sowie die Feministische Bibliothek. Offizielle Gruppen aus dem Ausland waren Workers Solidarity Movement, Irland, 3, Black Rose, USA, 4, und IWA, Polen, 5. Von der IFA, 6, waren die italienische Föderation, die deutschsprachige, slowenische und französischsprachige Föderation vertreten, über Skype eine iranische Gruppe im Exil, eine US-amerikanische von Black Rose und jemand von La Alzada, 7, in Chile, und natürlich die Spanier SternInnen, welche so viel zu dem Treffen beitrugen, an welchem sie teilnahmen. Einzelpersonen aus anderen Ländern kamen aus den USA, Kanada, Irland, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Polen, Tschechien, Brasilien und Australien. Was die Kontakte betrifft, gibt es Enge zwischen der britischen anarchistischen Föderation und Black Rose. Und wir besprachen mit der IWA UK und Polen auf einem gemeinsamen Treffen den Konferenzort. Die Organisierenden bezeichnen sich beinahe alle als das, was wir soziale Anarchist-SternInnen nennen, würde ich sagen. Sie sind großartige GefährtsternInnen und die britische anarchistische Föderation will sicherlich wieder mit Ihnen zusammenarbeiten. Aber wir werden eine Unterstützungsstruktur für uns aufbauen müssen. Auf unserem Weblog und der Facebook-Seite kannst du Links zu Überlegungen von den Organisierenden finden sowie Aufschriebe zu Veranstaltungen, die am Tag der Konferenz stattfanden und Nachbereitungsartikel. Dies alles umfasst Berichte von über Black Rose, La und Chicago, die jeweils einen ausführlichen Bericht verfasst haben. Accountability-Verfahren. Disability-Treffen. 8. SAFER-Spaces/Schutzräume. People of Color. Der offenen Universität der 6 Arbeiter-SternInnen. Wir sind immer noch dabei zu entscheiden, was wir in Zukunft tun wollen. Wir werden nicht noch einmal in der Lage sein, so etwas Großes im Vereinten Königreich zu organisieren. Es war zu viel Arbeit für nur wenige Leute, tatsächlich waren wir ca. 20 Organisierende sowie weitere, die am Tag selbst mitgeholfen haben. Dies sieht nach ziemlich vielen aus, aber wir hatten zuvor noch nie zusammengearbeitet und mussten sehr viel Zeit aufwenden für den Aufbau von Strukturen, die sowohl funktional als auch gleichberechtigt sein sollten. Wir arbeiteten jede Woche viele Stunden, indem wir unsere Erwerbsurlaubszeit aufbrauchten, und andere anarchistische Aktivitäten litten darunter. Einige Leute zogen sogar extra ins Vereinte Königreich, um bei der Organisation zu helfen. Es war auch eine extrem anstrengende und stressige Erfahrung für die Organisierenden. Wir mussten uns mit ganz schön viel Kacke beschäftigen. Und obwohl wir froh sind, dass die Rückmeldungen fast durchweg positiv ausfielen, mussten wir uns vorab und am Tag selbst mit Angelegenheiten auseinandersetzen wie Rechtfertigungen von Vergewaltigung, Transphobie, Prostituiertenfeindlichkeit, Ageism, 9, Islamfeindlichkeit, Rassismus und Sexismus, noch mehr Rechtfertigungen von Vergewaltigungen und einige einfach offensichtlich fiese Leute zu verschiedenen Zeiten. Aber allgemein betrachtet verdarb dies nicht die ganze Veranstaltung. Es wirkte sich nur schlecht auf die Organisierenden aus, dass einige andere Leute sich verhalten, als besäßen sie Anarcha-Feminismus. Teilweise waren es Leute, die seit mehreren Jahren in der Bewegung sind. Alles in allem kostete es ca. 3500 britische Pfund. Wir beschafften eine Menge Geld durch die Homepage und Spende von Organisationen. Aber wir können diese Summe nicht jedes Jahr auftreiben. Deshalb ist unser Ziel, unsere Kontakte zu nutzen, um beim Aufbau kleinerer Veranstaltungen zu helfen und diese für uns selbst zu starten. Es gab Veranstaltungen und Treffen, welche von AFEM ausgegliedert wurden oder durch AFEM wahrscheinlicher gemacht wurden. Black Rose, La und Chicago schreiben jeweils einen ausführlichen internen Bericht und veranstalten jetzt eine Reihe regionaler Austauschveranstaltungen, welche sowohl Bericht erstatten von AFEM, als auch Ausgangspunkte für Diskussionen und Debatten über die Definition und Praxis von Anarcha-Feminismus sein sollen. Einige von Black Rose gehen gerade nach Chile, um mit La Alzada zusammenzuarbeiten. Black Rose Portland arbeitet gerade an einer ausführlichen Broschüre über Accountability-Verfahren. Lokale Anarcha-Feminist-SternInnen verfügen über eine engere Vernetzung und neue Gruppen wurden aufgebaut in Städten wie beispielsweise in Bristol, Boret of Patriarchy, 10. Viele anti-autoritäre feministische Gruppen haben sich mit AFEM vernetzt, wie du auf unserer SOCIAL-Media-Seite sehen kannst. Es gab ein daran angeschlossenes Treffen für Trans-Angelegenheiten beim PACE Newscamp. Es gab Treffen bei regionalen Buchmessen. Anarcha-Feminismus wurde selbstbewusster in allgemeinere feministische Veranstaltungen eingeführt, zum Beispiel bei Reclaimte nicht und beim LDFest. Eine anarcha-feministische Veranstaltung fand in der Ukraine statt, gut nicht Machos, es könnte einen Zusammenhang geben oder auch nicht. Wir sind uns darüber nicht sicher. Was wir hätten tun sollen, können, aber nicht taten. Wahrscheinlich viele Dinge, einschließlich. Wir haben uns um Benachteiligungsaspekte nicht so gut gekümmert, wie wir gekonnt hätten. Zum Beispiel haben wir keine Ausdrucke in großgedruckter Schrift bereitgestellt. Wir haben kulturelle Aneignung nicht gut genug im Voraus angesprochen. Es gibt eine Menge Problemstellungen. Zum Beispiel mögen einige People of Color weiße Leute nicht, die Dreadlocks tragen. Aber sollten die Organisierenden vorschreiben, wie sie ihre Haare tragen sollen? Wir hätten sowohl einen Ruheraum haben sollen, als auch einen Raum für Leute, welche in Ruhe reden oder Konflikte klären wollen. Wir hatten, vor den Notbombs, 11, aber sie waren nicht in der Lage, jede Person mit Essen zu versorgen. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung und, so hoffen wir, ein Wendepunkt für Anarcha-Feminismus innerhalb unserer Bewegung und innerhalb einer breiteren Gesellschaft. Endnoten. 1. Übersetzt Solidaritätsföderation, ein Zusammenschluss revolutionärer Gewerkschaftsinitiativen. 2. Übersetzt Offene Universität der 6 ArbeitersternInnen. 3. Übersetzt Bewegung der Arbeitersolidarität, versteht sich als anarcho-kommunistisch. 4. Übersetzt Schwarze Rose. 5. IWEA gleich International Workers Association, übersetzt Internationale ArbeiterSternInnen-Assoziation, Zusammenschluss von anarcho-syndikalistischen Organisationen weltweit. 6. IFA gleich Internationale der Anarchistischen Föderation, strömungsübergreifender weltweiter Zusammenschluss von anarchistischen Föderationen. 7. La Alzada ist eine feministische, libertäre Gruppe. 8. Disability kann im Deutschen und anderes die Bedeutungen Behinderung, allgemein und speziell körperlich, geistig, aber auch Benachteiligung haben. 9. Ageism, in etwa Altersdiskriminierung übersetzt, bedeutet Benachteiligung aufgrund des Lebensalters. 10. Übersetzt in etwa vom Patriarchat gelangweilt. 11. For the Notbombs-Gruppen sind eine weltweite Bewegung von Gruppen, die nicht mehr verkäufliche Lebensmittel sammeln und daraus vegetarisches oder veganes Essen zubereitet. Was war AFEM 2014? Von AFEM 2014 Organizing Team / Übersetzung, M4RC0. AFEM 2014 war die erste von hoffentlich einer Reihe von internationalen anarcha-feministischen Konferenzen. Der Tag bestand aus einigen Treffen, deren Themen sich immer wieder überschnitten und ergänzten. Mit den Ergebnissen am Ende der Konferenz konnte man nach Hause gehen und damit weiterarbeiten und darauf aufbauen. Diese Themenblöcke und Treffen wurden von POC, People of Color, Queers und Transpersonen, 6 ArbeiterSternInnen, Menschen mit Behinderung, Opfer, Betroffene sexueller Gewalt und anderen selbst organisiert. Der Blickpunkt im ersten Jahr lag hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, auf der anarchistischen Bewegung an sich und unserem Platz darin. Die Hürden, die uns an der vollen, politischen Beteiligung hindern, bleiben bestehen und werden von unserer eigenen Bewegung noch verstärkt. Wir begegnen den Fesseln und der Unterdrückung sogar in unseren eigenen Gruppen und Organisationen. Versuche, uns stillzustellen und lahmzulegen, unsere Ideen schlecht zu machen oder klein zu reden, sowie körperliche Übergriffe und Vergewaltigungen haben die Wut in uns wachsen lassen. Sowohl feministische Ideen, als auch die, die sich gegen Unterdrückung richten, sehen sich einer Gegenrechtaktion ausgesetzt. Wir organisierten diese Veranstaltung, weil unsere anarchistische Bewegung nicht wirklich anarchistisch ist. Wir wollten dies nicht länger dulden. Das Organisationsteam. Wir sind eine Gruppe von Anarcha-Feminist-SternInnen verschiedenen Geschlechts und unterschiedlicher Hintergründe, die zusammengekommen sind, um ein anarcha-feministisches Event zu organisieren. Wir wollten es nutzen, um gezielt auf die Umsetzung unserer eigenen Erfahrungen hinzuarbeiten und um die Institutionen und Ideen, die uns unterdrücken, zu Fall zu bringen. Bewegung. Auszüge aus dem anarchistischen Wörterbuch, Teil 3. Teil 3, Kapital und Arbeit. Von Marcos de Negro. In loser Reihenfolge veröffentlichen wir an dieser Stelle ein paar Auszüge aus dem anarchistischen Wörterbuch. Der dritte Teil beschäftigt sich mit Begriffen aus dem Themenkomplex Kapital und Arbeit. Ergänzende Anmerkungen und Zitate dazu können im Buch selbst nachgelesen werden. Akkumulation. Anhäufen von Kapital durch Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und natürlicher Ressourcen. Die Anhäufung des Kapitals auf der einen Seite führt andererseits zur Verarmung der ArbeiterInnen, wodurch diese permanent gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Arbeit. Allgemein eine Tätigkeit, deren Zweck es ist, die eigene Existenz zu sichern sowie der Reproduktion der Arbeitskraft dient. Darunter fallen die Lohnarbeit, Hausarbeit und Erziehungsarbeit. Arbeit unterliegt meist äußeren Zwängen, zum Beispiel Gelderwerb zur Lebenssicherung, und wird meist nicht aus Freude an einer konkreten Tätigkeit verrichtet. Arbeit ist durch diesen Zwangscharakter somit auch ein Mittel zur Selbstdisziplinierung der Menschen. AnarchistInnen vertreten häufig die Ansicht, dass Arbeit entfremdet und sie somit anders organisiert werden müsste, und zwar von denen, die daran beteiligt sind. Zur Art und Weise der Organisierung gibt es verschiedene Modelle, und anderes mutualistisch. ArbeiterInnenbewegung. Mehr oder weniger organisierter Zusammenschluss abhängig Beschäftigter, beziehungsweise Menschen, die von Lohnarbeit oder deren Ersatzleistungen abhängig sind. ArbeiterInnenklasse. Auch Proletariat genannt. Ursprünglich ein marxistisch geprägter Begriff, unter dem Menschen gefasst werden, die von Lohnarbeit bzw. deren Ersatzleistungen abhängig sind sowie Selbstständige. Als Angehörige der ArbeiterInnenklasse werden allerdings nicht immer automatisch ArbeiterInnen an sich gesehen, sondern oftmals auch ein Bewusstsein dazu vorausgesetzt. Ausbeutung. Der Begriff bezieht sich in erster Linie auf die erzwungene Aufbringung der eigenen Arbeitskraft für andere. Der Zwang wird meist nicht mehr direkt ausgeübt, sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass die meisten Menschen ihre Arbeitskraft veräußern müssen, um am täglichen Leben teilhaben zu können, da sie selbst über keine Produktions- und Lebensmittel verfügen. Das führt dazu, dass diese Arbeitsleistung fremdes Eigentum schafft, über das die ArbeiterInnen nicht selbst verfügen können. Oftmals wird der Begriff auch nur für besonders miese Arbeitsbedingungen und schlecht bezahlte Jobs verwendet. Als Ausbeutung wird zudem auch das rücksichtslose Ausnutzen von Tieren und der Natur bezeichnet. Besitz beschreibt Dinge zum direkten, eigenen Gebrauch. Nach Proudhon können auch Produktionsmittel sowie Land und Boden zum Besitz werden, jedoch nur, wenn sie selbst genutzt werden. Andernfalls wäre es Eigentum. Décroissance. Meist als Wachstumsrücknahme übersetzt. Wird oftmals auf die sozialen und ökologischen Folgen von wirtschaftlichem Wachstum, Zwang, angewandt und fordert einen sorgsameren und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde. Weitergedacht wird bei Décroissance auch der kapitalistische Verwertungsprozess an sich kritisiert, wonach alles in Wert und Ware gewandelt und gehandelt wird, zum Zwecke der Produktions- und Profitsteigerung. Eigentum. Eigentum bezeichnet im Allgemeinen das alleinige Verfügungsrecht über eine Sache und unterscheidet sich dadurch vom Besitz. Der Stern die Eigentümer-Stern-In kann demnach den Zugang dazu regeln, es vermieten oder verpachten, es verändern, zerstören und so weiter. Eigentum kann alles Mögliche sein, Land und Boden, Rohstoffe, Maschinen und Tiere, Häuser und Wohnungen, durch menschliche Arbeit erzeugte Produkte sowie Wissen. Zuweilen beschreibt das Eigentum auch, nur, den Umgang mit zum Beispiel Produktionsmitteln oder Land und Boden. Danach wäre es Eigentum, wenn Grund und Boden nicht selber genutzt, sondern verpachtet würden, oder wenn Produkte, die von ArbeiterInnen hergestellt werden, nicht ihnen gehören und sie auch nur einen Teil des Verkaufspreises als Lohn erhalten. In diesem Zusammenhang kann auch der Ausspruch Proudhons Eigentum ist Diebstahl gesehen werden. Freiwirtschaft bezeichnet eine Wirtschaftsform, die sich in erster Linie gegen Zins und Zinseszins richtet, die als ungerecht empfunden und als die Wirtschaft lähmender Umverteilungsprozess des Geldvermögens angesehen werden. Die Grundpfeiler sind Freiland, also Land, auf das keine Grundrente erhoben wird, Freihandel, also der grenzüberschreitende und zollfreie Handel, sowie das Freigeld. Freigeld, auch Schwundgeld genannt, bezeichnet ein Zahlungsmittel, welches mit einem negativen Zins behaftet ist, also an Wert verliert. Dadurch soll ein Anhäufen verhindert und der Geldumlauf und damit die Wirtschaft gesichert werden. Die Freiwirtschaft ist bei Anarchist-SternInnen umstritten. Kapital bezeichnet alle an der Produktion beteiligten und eingesetzten Mittel wie Geld, Maschinen, Arbeitskraft, Rohstoffe, Wissen und so weiter, also Wert, der sich wiederum durch Arbeit, Produktion und Handel vermehren soll. Kapital ist in den meisten Gesellschaften jedoch recht ungerecht verteilt, da es eng mit dem Besitz von Privateigentum verbunden ist. Kapitalismus. Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die in erster Linie die Maximierung des Profits, also die Schaffung von Mehrwert bzw. Vermehrung des Kapitals verfolgt. Vereinfacht formuliert bedeutet dies, aus Geld noch mehr Geld zu machen. Deshalb orientiert sich die Produktion im Kapitalismus weniger an den Bedürfnissen der Menschen, sondern vor allem an Profitinteressen, was eine Ausrichtung von Mensch und Natur auf ihre Verwertbarkeit zur Folge hat. Der moderne Kapitalismus ist ein selbsttragendes Herrschaftssystem auf der Grundlage des kapitalistischen Marktes, dem sich die Menschen durch das Zusammenspiel von Produktion und Konsumtion unterwerfen. Dabei stehen die Menschen im permanenten Wettstreit und Konkurrenz zueinander. Grundlage des Kapitalismus ist eine von Staat und seinen Organen geschützte Ordnung des Privateigentums, was die Voraussetzung für die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen bildet. Klasse. Soziale Gruppe von Menschen, die den gleichen gesellschaftlichen Rang aufweist und eine ähnliche Verfügungsmacht über Güter und Dienstleistungen hat, aufgrund von Eigentum oder ihrer eigenen Verwertbarkeit durch zum Beispiel Lohnarbeit. Ging der traditionelle Klassenbegriff noch von einer Aufteilung in zwei Klassen, Bourgeoisie und Proletariat, aus, erscheint dies unter heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr so leicht möglich. Wohin gehören zum Beispiel angestellte Manager-SternInnen oder prekäre Selbstständige? Die Zugehörigkeit zu einer Klasse setzt ideell auch ein entsprechendes Bewusstsein voraus. Am deutlichsten wird die Zugehörigkeit jedoch im Klassenkampf. Klassenkampf. Kollektiver Kampf, mit dem die jeweilige soziale Gruppe, also Klasse versucht, ihre gemeinsamen Interessen geltend zu machen, zum Beispiel kürzere Arbeitszeit, mehr Lohn. Auch wenn Kapitalist-SternInnen ihre Interessen im Klassenkampf vertreten, ist darunter vor allem der Kampf um die Interessen der Arbeiter-SternInnen zu verstehen. Lohnarbeit. Verkauf bzw. Tausch der eigenen Arbeitskraft gegen Geld, die dabei zur Ware wird und den Menschen verdinglicht, sich verdingen. Die Lohnarbeit, auch das Konzept von Arbeitsscheinen, wie es von Mutualist-SternInnen und Kollektivist-SternInnen vertreten wird, wird von kommunistischen Anarchist-SternInnen kritisiert. Und anderes, weil es eine Wertbildung voraussetzt und ein in jeder Hinsicht gerechter Tauschwert nicht möglich ist. Mehrwert. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Produktionskosten, vor allem der Lohnkosten, kann als Mehrwert bezeichnet werden. Gerade der durch Arbeit hinzugefügte Wert, der über dem Wert der Arbeitskraft liegt, trägt zur Bildung des Mehrwerts bei. Mutualismus. Lateinisch mutuus, gegenseitig, wechselseitig, französisch mutualisme von mutuel. Gesellschaftsordnung auf der Grundlage freiwilliger Abkommen, dem Prinzip der Gleichheit und der gegenseitigen Hilfe und Solidarität. Pierre-Joseph Proudhon, der als Gründer des Mutualismus gilt, forderte eine Gesellschaft, die sich auf genossenschaftlichen Gruppen freier Individuen gründen sollte. Großeigentum soll dabei auf Kleinproduzent-SternInnen verteilt und sogenannt arbeitsloses Einkommen wie Zins, Pacht und Miete abgeschafft werden. Der Austausch der Güter soll auf Basis von Arbeitswerten erfolgen und die Vergabe von zinsfreien Krediten über eine Volksbank geregelt werden. Verwandt ist dem Mutualismus der Föderalismus als Organisationsprinzip. Reproduktion. Wiederherstellung und Erhaltung der materiellen Produktionsbedingungen und Produktionsverhältnisse. Darunter fallen also auch die Erhaltung der eigenen Lebensumstände und der Arbeitskraft, Essen, Wohnen, Urlaub. Ursprüngliche Akkumulation beschreibt in erster Linie eine historische Phase der gewaltsamen Aneignung von Grund und Boden, die dadurch die Grundlage der Trennung der Produzent-Sterninnen von den Produktionsmitteln und somit der Ausbeutung des Menschen schafft. In Gebieten, die sich der Kapitalismus neu erschließt, ist dieser Prozess nach wie vor im Gange. Verelendung. Durch eine ungleiche Verteilung innerhalb des Kapitalismus führt der Reichtum bei den einen zur Verarmung der anderen. Zu unterscheiden sind hierbei zum einen die relative Verelendung. Das heißt, der Lebensstandard der Kapitalist-Sterninnen steigt schneller als der der Arbeiter-Sterninnen, zum Beispiel wenn sich der Gewinn eines Unternehmens verzehnfacht hat, die Löhne im gleichen Zeitraum aber nur um 5% gestiegen sind. Zum anderen die absolute Verelendung. Das bedeutet, dass der reale Verdienst, Lohn gesunken ist. Verkürzte Kapitalismuskritik. Anstelle einer Kritik des Kapitalismus als einem Prinzip der Profitmaximierung in allen Bereichen, wird hier vor allem der Finanzsektor als unproduktiver Bereich angeprangert. Im Fokus stehen dabei die angeblich so gierigen und skrupellosen Banker-Sterninnen und Manager-Sterninnen. Aufgrund der Unterteilung in gutes, produktives Kapital und schlechtes, Finanzkapital, sowie einer versuchten Personalisierung kapitalistischer Vergesellschaftung, ist eine verkürzte Kapitalismuskritik meist strukturell antisemitisch geprägt. Wert. Der Wert eines Gegenstandes besteht aus dem Gebrauchswert und dem Tauschwert. Die Höhe des Tauschwerts wird im Kapitalismus durch die im Gegenstand enthaltene Arbeitszeit sowie durch die Marktgesetze von Angebot und Nachfrage bestimmt. Erst durch den Tauschwert wird ein Gegenstand zur Ware, der Wert dieser Ware in Geldform ausgedrückt ist der Preis. In einer kapitalistischen Gesellschaft wird allerdings versucht, nicht nur Produktionsgegenstände oder Dienstleistungen, sondern nahezu alle gesellschaftlichen Verhältnisse in Wert auszudrücken. Der Wert stellt die Grundlage des kapitalistischen Prinzips der Profitmaximierung dar, ohne Wert kein Profit. Wertkritik. Die Wertkritik ist eine Denkweise, die in erster Linie auf der Grundlage der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie beruht, wonach das gesamte gesellschaftliche Leben sich in Wert und Ware ausdrückt. So wird in der Wertkritik nicht nur die Ausbeutung bzw. Abschöpfung des Mehrwerts kritisiert, sondern bereits die Wertbildung als Grundlage des kapitalistischen Prinzips der Wertvermehrung oder einfacher formuliert aus Geld mehr Geld zu machen. Im Gegensatz zu orthodoxen Marxist-Sterninnen kritisieren Wertkritiker-Sterninnen daher die Lohn-, Arbeit- und somit auch die Arbeiter-Sterninnen-Klasse an sich als Teil der kapitalistischen Verwertungslogik. Einen praktischen Ausdruck findet die Wertkritik in der Umsonstökonomie. Analyse und Diskussion. Wer hat uns verraten? Das Tarifeinheitsgesetz soll schon im Mai kommen. Vorgeschichte. Bis in das Jahr 2010 hat das Bundesarbeitsgericht die Rechtsmeinung vertreten, dass es in einem Betrieb auch nur einen Tarifvertrag geben dürfe. Es argumentierte bis zu diesem Zeitpunkt ganz ähnlich wie heute die SPD, die Spitzen der IGM und natürlich diverse Lobbygruppen der Wirtschaft. So bestünde angeblich die Gefahr eines Tarifchaos, Lahmlegung von Betrieben durch Streiks, eine Gefährdung des Betriebsfriedens oder gar eines Gewerkschaftsshopping und eines Hochschaukelns der gewerkschaftlichen Forderungen. Die Position des Bundesarbeitsgerichtes, BAG, ging bis 2010 einher mit einem faktischen Streikverbot für kleinere Gewerkschaften. Im Juni 2010 gab das BAG dann mit Hinweis auf Artikel 9 Absatz 3 GG ausdrücklich diese Position auf 1. Faktisch gab es zu jahrelang Urteile gefällt zu haben, die gegen die Verfassung verstießen. Offiziell begründete es seine neue Haltung damit, dass weder ein Tarif- oder Streikchaos zu erwarten ist, noch dass dies einen solch schwerwiegenden Eingriff in Artikel 9 Absatz 3 GG rechtfertigen könnte. Im direkten Anschluss an diese Kursänderung des BAG haben der damalige DGB-Chef Sommer und der Arbeitgeberpräsident Hund in einer gemeinsamen Pressemitteilung die gesetzliche Wiederherstellung der Tarifeinheit gefordert. Begleitend dazu gründeten sie die Initiative zur Wiederherstellung der Tarifeinheit, die parteiübergreifend Unterstützung fand, damals besonders aus den Reihen der SPD und der Linkspartei. Seitdem arbeiten die verschiedenen Regierungen und zahlreiche Lobbyorganisationen und leider auch der DGB bzw. seine Einzelgewerkschaften mehr oder weniger intensiv daran, diesen feuchten Traum von Sommer und Hund durchzusetzen. Kurz darauf gründeten sich auch mindestens zwei Bündnisse im Kampf gegen diese Initiative. Einerseits die von der FAUIAA gegründete Kampagne Finger weg vom Streikrecht, andererseits das von der Gewerkschaftslinken angestoßene Bündnis Hände weg vom Streikrecht. Seitdem gab es mehrere gemeinsame, bundesweite Koordinierungstreffen und den stetigen Versuch, Widerstand zu organisieren und Öffentlichkeit herzustellen. Dabei ist die Entscheidung des BAG aus mehrfacher Hinsicht zu begrüßen. M. Schmidt formuliert es so: Die Tarifeinheit zementierte ihre, der großen Gewerkschaften, Monopolstellung, da mangels Tarifgeltung und Streikrecht kleinere Gewerkschaften de facto keine Möglichkeit hatten zu wachsen. Wer wird schon Mitglied einer Gewerkschaft, die ohnehin nichts durchsetzen kann? Ein Tarifchaos oder eine Zersplitterung der Tariflandschaft nicht eingetreten? Lokführer- oder Pilotenstreiks führen immer zu einem volkswirtschaftlichen Schaden, unabhängig davon, ob sie von einer Mehrheits- oder Minderheitsgewerkschaft ausgeführt werden. Und ein häufig übersehenes Argument: Arbeitsrechtler beklagen den schwindenden Organisationsgrad in den Gewerkschaften. Arbeitnehmer sind immer seltener bereit, sich in Gewerkschaften zu organisieren und ihre Rechte durchzusetzen. Die Tarifeinheit verstärkte diesen Trend noch, da es für die meisten Minderheitsberufsgruppen in einem Betrieb sinnlos war, sich zu organisieren, da ihr Einfluss ohnehin verschwindend gering war und sie sich nicht selten durch die Gossengewerkschaften nicht hinreichend vertreten fühlten. 2. Der Gesetzentwurf. Das geplante Tarifeinheitsgesetz sieht vor, dass die in einem Betrieb vertretenen Gewerkschaften gemeinsam in Tarifverhandlungen gehen sollen. Werden sich die Gewerkschaften nicht einig, dann soll nur noch der Tarifvertrag der im Betrieb mitgliederstärksten Gewerkschaft gelten. Die Minderheitsgewerkschaft darf keine eigenen Tarifverträge abschließen, geschweige denn zu Arbeitskampfmaßnahmen, Streiks, aufrufen oder diese durchführen. Der Gesetzesentwurf hat viele Schwächen, die zukünftig zu zahlreichen Konflikten und juristischen Auseinandersetzungen führen werden. So besteht die Deutsche Bundesbahn zum Beispiel aus über 1.000 Betrieben. Bei jedem Einzelnen müsste im Zweifel festgestellt werden, welche Gewerkschaft denn nun die mitgliederstärkste ist. Ganz zu schweigen davon, dass es noch keinerlei Regelung gibt, wie die Mitgliederstärke festgestellt werden soll oder ob es sinnvoll ist, wenn die Chefs nicht nur wissen, welche Gewerkschaften im Betrieb sind, sondern auch wie viele Mitglieder sie haben. Das alles und noch einige Punkte mehr sind aber nur Nebenschauplätze. Viel bedeutender ist der Offenbruch der Verfassung, die dieser Angriff auf das Streikrecht der ArbeiterInnen bedeutet. Bezeichnenderweise scheint es außer in der Regierung niemanden zu geben, der an der Verfassungswidrigkeit zweifelt. Wenn schon kein Widerstand, so kommen doch Kritik oder zumindest Zweifel am Tarifeinheitsgesetz auch aus ganz unerwarteten Richtungen. So kritisieren zum Beispiel die Wirtschaftsweisen die Pläne zur Tarifeinheit und fragen ganz offen nach dem Sinn und der Rechtfertigung für diesen harten Eingriff in die Tarifautonomie. 3. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gibt zu, dass es in Einzelfällen es zu einer Einschränkung des Streikrechts kommen kann. 4. Und selbst aktuell. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in seinem Rechtsgutachten dazu, dass das Tarifeinheitsgesetz gegen das Grundgesetz verstößt, fünf ganz zu schweigen natürlich von einer ganzen Reihe von juristischen Gutachten, die von den Spartengewerkschaften und auch einigen Parteien in Auftrag gegeben wurden. Das alles kümmert ganz offensichtlich weder Andrea Nahles, noch ihre Parteignoss SternInnen oder das Kabinett auch nur die Spur. Am 5.3.2015 ging das Gesetz dann auch in erster Lesung in den Bundestag. Falls nicht genug öffentlicher Druck auf die Parteien, hier besonders SPD und CDU, aufgebaut werden kann, wird das Gesetz kommen. Schon vor Monaten haben mehrere Spartengewerkschaften angekündigt, dann bis zum Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz zu klagen. Das wird leider ein langfristiges Projekt werden. In der Zwischenzeit könnte es dazu kommen, dass die kleinen Gewerkschaften eingehen und oder sich zahlreiche, kostspielige, juristische Auseinandersetzungen darum liefern müssen, wer denn jetzt in welchem Betrieb die größte Gewerkschaft ist. Ausblick: Am 21. und 22. Mai soll das Gesetz in zweiter bzw. dritter Lesung im Bundestag beraten und verabschiedet werden. Ob es soweit kommen wird, liegt natürlich auch an uns. Das Bündnis Hände weg vom Streikrecht ruft für den 18. April zu einer bundesweiten Demo in Frankfurt am Main auf. Sechs aber, selbst wenn das Gesetz zur Tarifeinheit jetzt nicht kommen würde, wäre es fatal anzunehmen, man hätte diesen Angriff vorläufig abgewehrt. Schon längst liegen Pläne bereit, auf andere Art und Weise in das Streikrecht einzugreifen. Denkbar und in einschlägigen Kreisen viel diskutiert sind zum Beispiel eine obligatorische Schlichtungslösung, Absprachepflichten zwischen den Gewerkschaften oder Eingriffe in Streiks, die die sogenannte Daseinsvorsorge, also Bahn, ÖPNV, Flugverkehr, betreffen. Außerdem können und dürfen wir auch nicht die globale Dimension dieses Angriffes ignorieren. So rief die Internationale Transportarbeiterföderation schon am 18. Februar 2015 zu einem globalen Aktionstag zur Rettung des Streikrechts auf. Dies war notwendig geworden, weil die in der Internationalen Arbeitsorganisation, IAO, vertretenen Arbeitgeberorganisationen anfingen ganz offensiv das Streikrecht als solches in Frage zu stellen. Rudolf Mühland, VOD 1, BAGV 23.06.2010, 10AS3-10, BAGV 27.01.2010, 4AZR 549/08, NZOA 10, 645. 2 Maximilian Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsrecht, Lehrstuhlprofessor Thüsing, in Bonn und Promotion zum Individualarbeitsrecht. http://www.juraexamen.info, Stand 16.03.2015. 3 Quelle: http://www.arzteblatt.de/nachrichten/60842, Stand 16.03.2015. 4 Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln, http://www.iwkoeln.de/de/infodienste, Stand 16.03.2015. 5 Quelle: 1.3.2015, 16, 13 Deutsche Presseagentur, http://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht, Stand 16.03.2015. 6 http://streikrecht-verteidigen.org. 7 http://www.itfglobal.org/de/camper-igns-solitaryty. Millionen stehen hinter uns. Was die anarchistische und linksradikale Bewegung aus der neuen Linksextremismus-Studie lernen sollte. Am 23. Februar veröffentlichten zwei Wissenschaftler der FU Berlin die Ergebnisse ihrer Studie zum Linksextremismus gegen Staat und Kapital für die Revolution. Sie warnen, linksextreme Einstellungen seien in der Gesellschaft weit verbreitet, ein Sechstel besäße eine linksextreme Grundhaltung, 4% ein geschlossen linksextremes Weltbild. Diese Ergebnisse sind nicht sehr verwunderlich, wurde die Studie schließlich von der ehemaligen Ministerin Christina Schröder in Auftrag gegeben, die in ihrer Amtszeit hauptberuflich gegen alles Linke vorzugehen schien, Stichworte, Extremismusklausel, Fördertopf zur Linksextremismusbekämpfung, etc. Die meisten Anarchist-SternInnen und Linke wissen, warum sie den Extremismusbegriff ablehnen, er konstruiert eine gute Mitte, die es nicht gibt, setzt den Faschismus mit dem Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft gleich und ist ein unwissenschaftliches Produkt des Verfassungsschutzes zum eigenen Legitimationserhalt. So beginnen auch in diesem Fall die Forscher damit, die Ansichten von ihrer Ansicht nach linksextremen Gruppen zusammenzutragen, so ein linksextremes Weltbild zu konstruieren und dieses mit Ja-Nein-Fragen in der Bevölkerung zu suchen. Auf diese Weise ist ganz wissenschaftlich linksextrem, wen man dafür hält. Das dabei entstehende Bild wird den vielfältigen und sehr verschiedenen linksradikalen Theorien und Ideologien natürlich nicht gerecht. Zu den meisten Fragen der Studie wurden schon ganze Bücher geschrieben. Die Forscher glauben aber an ein einheitliches linksextremes Weltbild, in das sich dann linke Sozialdemokrat-SternInnen, Kommunist-SternInnen und Anarchist-SternInnen zusammengeworfen sehen, obwohl sie einige Fragen ganz unterschiedlich beantworten würden. Trotzdem ist die Linksextremismus-Studie interessant, fragt sie doch Ansichten ab, die ansonsten kaum demoskopisch erfasst werden. Während in den meisten Umfragen vor allem die Wahlabsicht oder die Zufriedenheit mit irgendwelchen Politiker-SternInnen abgefragt wird, drehen sich die Fragen der Studie um die Meinung der Bevölkerung zum Kapitalismus oder der Revolution. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage aus linksextremer Sicht beleuchtet. Ein zusätzlicher Schwachpunkt der Studie besteht darin, in ihrer Linksextremismus-Skala nicht zwischen den verschiedenen Arten der Fragestellung zu unterscheiden. Abgefragt werden konkrete Einschätzungen gesellschaftlicher Zustände, allgemeine Aussagen und Forderungen. Verständlicherweise sind die Einstellungen der Befragten bei den verschiedenen Arten unterschiedlich. Linksextreme Einschätzungen der Realität in Deutschland werden oft von 40-50% der Bevölkerung geteilt. Die Spitzenposition nimmt dabei die Frage nach echter Demokratie ein, die von 61% nicht als solche angesehen wird. Einschätzungen zu zukünftigen Entwicklungen, hin zu einer Diktatur oder gar zum Faschismus, werden nur in geringerem Maße geteilt. Auch diesen Beobachtungen entsprechende allgemeine Aussagen, zu Begriffen wie Kapitalismus und Sozialismus, abzuleiten, gelingt im Schnitt nur noch einem Drittel der Befragten. Linksextreme Forderungen stellen dagegen noch weniger Menschen. Je nach Radikalität bzw. gesellschaftlicher Anerkennung der Forderungen werden sie von 16%, Abschaffung aller Nationalstaaten, bis 37%, keine Demonstrations- und Meinungsfreiheit für Nazis, geteilt. Hier wird deutlich, eine politische Theorie, die Erfahrungen der gesellschaftlichen Realität erklären und zu allgemeineren Konzepten und Gesetzen zusammenfassen kann und daraus dann konkrete Forderungen entwickelt, ist keineswegs umsonst. Viele Menschen können überzeugt werden, wenn man sie dazu bringt, sich über konkrete Themen, wie Antirassismus oder Antifaschismus, hinaus mit politischen Ideen und Theorien zu beschäftigen. Wer sich dagegen mit möglichst radikal klingenden Forderungen versucht zu profilieren, wird wohl zumindest aktuell unter sich bleiben. Die Forscher haben ihre Fragen in die Themenfelder Antikapitalismus, Antirassismus, Demokratie, Kommunismus, Sozialismus sowie, gesondert, politisch motivierte Gewalt aufgeteilt. Der Kapitalismus wird von circa einem Drittel der Bevölkerung für Armut, Hunger und Kriege verantwortlich gemacht. Etwas weniger als 30% meinen, wirkliche Demokratie sei nur ohne Kapitalismus möglich und dieser müsse deshalb überwunden werden, um die Herrschaft einer kleinen Minderheit zu beenden. Gleichzeitig sehen lediglich 16% unternehmerische Freiheit nicht als Grundlage für den Wohlstand, was als grundsätzliche Ablehnung staatlicher Kommandowirtschaft verstanden werden darf. 48% der Bevölkerung sehen eine tief verwurzelte Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Wiederum ein Drittel fordert, alle Flüchtlinge aufzunehmen, und fällt somit nicht auf die Trennung zwischen guten Kriegsflüchtlingen und bösen Wirtschaftsflüchtlingen herein, und hält die Polizei für auf dem rechten Auge blind. Jedoch halten gerade einmal 9% die deutsche Ausländerpolitik für rassistisch. Beinahe die Hälfte der Bevölkerung sieht eine Diffamierung und zunehmende Überwachung von Systemkritikern und ein Fünftel hält Reformen für nutzlos und fordert eine Revolution. Verglichen mit den Zustimmungswerten für andere Fragen sind 20% gar nicht so viel, aber die Bolschewiki haben schon mit weniger Unterstützung eine Revolution durchgesetzt. Den Sozialismus, Kommunismus halten trotz der bisher schlechten Umsetzung 42% für eine gute Idee, ebenso vielen ist soziale Gleichheit wichtiger als die Freiheit des Einzelnen. Politisch motivierte Gewalt, selbst gegen Gewalt, lehnt eine überwältigende Mehrheit ab. Dass 46% der Bevölkerung gleichzeitig das staatliche Gewaltmonopol nicht beibehalten wollen, zeigt, wie sehr der Staat als unnötig gewalttätig empfunden wird. Junge Menschen sind ebenso wie Ostdeutsche empfänglicher für linksextreme Ideen, auch wenn es bei einzelnen Fragen Ausnahmen gibt. Die Studie zeigt auch, mit welchen Ansichten man nur wenige überzeugen kann. Die Abschaffung von Nationalstaaten fordern gerade einmal 16%, obwohl ja sogar bürgerliche Politiker SternInnen von den Vereinigten Staaten von Europa träumen. Damit hat Antinationalismus genauso viel Zustimmung wie die Ansicht der Komintern aus den 20er und 30er Jahren, der Kapitalismus führe letztlich zum Faschismus. Auch mit Sprüchen wie Kapitalismus oder Barbarei, in der Studie, nur im Sozialismus, Kommunismus ist ein menschenwürdiges Leben möglich, 13% Zustimmung, wird man kaum die Massen begeistern können. Aus anarchistischer Sicht dürfte es nicht überraschend sein, dass viele Befragte zunehmende Überwachung oder einen Alltagsrassismus wahrnehmen, Dinge, für die sich viele Belege finden lassen. Das wichtigste Ergebnis der Studie ist für uns stattdessen folgendes: Es gibt ein großes Potenzial an Menschen, mindestens ein Drittel der Bevölkerung, die bereit sind, sich von anarchistischem und linksradikalen Denken überzeugen zu lassen. Menschen, die dem Kapitalismus kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, Rassismus und Nicht-Ausländer für ein gesellschaftliches Problem halten und die deutsche Demokratie nicht so toll finden wie die herrschenden Eliten. Diese Menschen sollte man nicht mit verbal-radikalen Forderungen oder Gewaltfantasien abschrecken. Welche Argumente es letztlich sein werden, die sie überzeugen, es werden viele verschiedene sein, müssen wir ausprobieren, dann werden wir es sehen. Die anarchistische Bewegung hat den Vorteil, nicht erst ihre Geschichte verarbeiten oder ein einheitliches Programm formulieren zu müssen. Wir können jetzt damit anfangen, auf alle Leute zuzugehen, die sich mehr erhoffen, als das kapitalistische System ihnen zugesteht, die enttäuscht oder zumindest kritisch sind. Wir sollten es tun. Infokasten. Die Pressemitteilung zur Studie findet sich unter http://www.fu-berlin.de/presse/informationen. Auch das A-Radio Berlin hat sich in seinem Februarrückblick mit der Studie beschäftigt. http://aradio.belogsport.de/2015/03. Für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Extremismusbegriff siehe http://www.weiterdenken.de/sites/default und http://www.antifaschistische-linke.de/pdf/total-extrem.pdf. Eins da mittlerweile klar geworden sein sollte, dass ich den Extremismusbegriff ablehne, werden die Anführungszeichen der Leserlichkeit wegen weggelassen. Stellt euch vor, anstelle eines Yachthafens 1, der für eine privilegierte Elite nutzbar ist und für den ein weiteres Stück Grün in Frankfurt weichen muss, würde in der Lebusser Vorstadt ein Naturerholungszentrum entstehen, von dem jede Sternair profitiert. Natürlich ohne das umliegende Gebiet danach zu einer Gegend zu erklären, die im Nachhinein durch höheren Marktwert und Wohlfühlfaktor und damit verbunden steigenden Mieten wieder nur für einen privilegierten Teil der Bevölkerung bewohnt und deshalb direkt nutzbar ist. Nehmt auch den Bau eines Luxus-Einkaufszentrums 2 an der Oderbrücke nicht einfach so hin, hinterfragt ihn. Birgt es vielleicht mehr Risiken, als dass es Nutzen bringen wird, bringt es die restlichen, übrig gebliebenen Einzelhandelsgeschäfte in der Markistrechtallee in Gefahr. 3. Erhöhen im Konsumtaumel schwebende Menschen und das Abtauchen in eine vorübergehend zufriedenstellende Scheinwelt wirklich unsere Zufriedenheit? Würde nicht vielleicht die Umwandlung der Gegend um die Stadtbrücke in eine Kreativfläche, die für alle Menschen und Initiativen nutzbar ist, unsere Lebensqualität erhöhen? Oder eventuell doch ein internationaler Wochenmarkt mit frischem Obst und Gemüse und kulturellen Beiträgen? Manchmal kommen wir um Abriss einfach nicht drum herum. Aber müssen deshalb halbe Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht werden 4 und im gleichen Atemzuge die Innenstadt in einer Art und Weise aufgewertet werden, die die sozial Schwächsten in unserer ohnehin von monetären Werten geprägten Gesellschaft einfach nicht mitdenkt, sondern ausschließt. 5. Eine Aufwertung, die auch zunehmend Einzelhändler-SternInnen das Leben schwer macht und die die Entwicklung in der Innenstadt mehr und mehr zahlungsstarken Privatinvestor-SternInnen überlassen, die im Allgemeinen nicht nach der Meinung der Stadtbevölkerung fragen. 6. Wir denken, dass Lebensqualität in gemeinschaftlichem Handeln und Miteinander schneller wachsen kann. Zu diesem Miteinander gehört auch das Mitdenken in irgendeiner Art und Weise sozial schwächer gestellter Menschen. Wie sonst sollte man geprägt von Existenzangst und Daseinszwängen eine Motivation dafür entwickeln, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen? In Frankfurt, einem Ort, der im herrschenden System ohnehin viele unzufriedene Menschen hervorbringt, ist diese Demotivation tagtäglich sichtbar. Diese äußert sich aber viel zu oft in offen zur Schau getragenem Rassismus und der Abwertung vermeintlich anderer Menschen, um seine eigene, vermeintliche soziale Besserstellung aufgrund einer bestimmten Staatszugehörigkeit zu manifestieren. 7. Das Lichtspieltheater der Jugend war ein kleiner Lichtblick. Viele Menschen aus Frankfurt, oder auch Menschen, die nicht unbedingt politische Ämter bekleiden, diskutierten zum Ende letzten Jahres lebhaft über die Zukunft des Lichtspieltheaters. Viele Ideen kamen zusammen, vom Café, über ein Retro-Kino bis hin zu einem Mehrgenerationenhaus war alles dabei. 8. Letztendlich wurde aber auch an der Diskussion dieses Objekts wieder sichtbar, dass eine starke Spaltung zwischen Menschen, die Politik machen und Menschen, für die vermeintlich Politik gemacht wird, existiert. Die Initiative um das Theater scheint noch nicht ganz eingeschlafen, jedoch scheint auch dieses Objekt wieder einmal zu einem Verwaltungsakt verkommen zu sein. 9. Könnte es anders laufen? Was wäre, wenn das Lichtspieltheater in die Hand der Stadt käme und diese die Gründung eines Bürgersterninnenkomitees anregen würde, das durch entsprechende ExpertsternInnen unterstützt wird? Ein Komitee, das über die Zukunft des Lichtspieltheaters gemeinsam entscheidet. Schließlich gab es ja doch viele verschiedene Vorstellungen, was mit dem Lichtspieltheater geschehen könnte. Vor- und Nachteile aller Vorschläge sollten auch fernab von Profit- und Prestigeinteressen bewertet werden. Berlin. In den letzten Jahren hat sich die Hauptstadt rasant verändert. Wohnungen, die lange als unattraktiv galten, werden von Anlegern als sichere Geldanlagen genutzt. Massenhafte Umwandlungen in Eigentumswohnungen und mit Steigerungen in bisher unbekanntem Ausmaß werden alltäglich. Die sichtbaren Mieterproteste in der schillernden Metropole Berlin sind eine Reaktion auf die zunehmend mangelhafte Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Der Film ist ein Kaleidoskop der Mieterkämpfe in Berlin gegen die Verdrängung aus den nachbarschaftlichen Lebenszusammenhängen. Eine Besetzung des Berliner Rathauses, das Camp am Cottbusser Tor, der organisierte Widerstand gegen Zwangsräumungen und der Kampf von Rentnern um ihre altersgerechten Wohnungen und eine Freizeitstätte symbolisieren den neuen Aufbruch der urbanen Protestbewegung. Mit Rebellen. Ein Dokumentarfilm von Gertrud Schulte-Westenberg und Matthias Zuers. D. 2014, 78 mindestens. OMU. Lebensqualität wird nicht durch die verstärkte Durchsetzung von Kapitalinteressen erhöht. Ladet alle NachbarsternInnen in euren Häusern und Straßen ein und schließt euch zu Straßengemeinschaften zusammen. Bestimmt selbst und gemeinsam, wie ihr euer näheres Lebensumfeld gestalten und verändern könnt. Vielleicht könnt ihr auch eure Häuser und Wohnungen als Hausvereine übernehmen. Lebensraum darf schließlich nicht länger eine Ware bleiben, die zu einem marktwirtschaftlichen Spekulationsobjekt verkommt. Wohnraum muss bezahlbar bleiben, auch für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Ihr könntet eure Anliegen in die Stadtverordnetenversammlung tragen und verteidigen, mit Nachdruck und gemeinschaftlich. Wir wurden schließlich nicht dazu geboren, unser Leben von StellvertreterSternInnen, zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften und Stadt, gestalten und verwalten zu lassen. Unsere kleine Reise in die Utopie eines aus unserer Sicht für alle lebenswerteren Frankfurts kann im wahrsten Sinne sehr utopisch anmuten. Realistisch und nach Markt, wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, würden wir aber zu ähnlichen Schlüssen kommen, mit mehr Mitbestimmung, Eigeninitiative und Selbstverwaltung einer Stadt von BürgersternInnen für BürgersternInnen kommt Frankfurt als Konsumstandort eine sekundäre Rolle zu, jedoch würden die Verwaltungskosten durch die Stadt in ebenso hohem Maße sinken. Was unser utopischer Ausflug nicht beantworten kann, ist die Frage, wie wir zu mehr Selbstbestimmung und Selbstverantwortung kommen. Wie wir von passiv verwalteten BürgersternInnen zu aktiv handelnden Individuen werden, gesellschaftlicher Vereinzelung vorbeugen und eine merkliche Politikverdrossenheit in der Gesellschaft in selbstbestimmtes Handeln umwandeln. Wäre es nicht viel schöner, wenn wir unsere NachbarsternInnen einfach an die Hand nehmen könnten, zufrieden vor unsere Haustür in eine bunte, vielfältige Stadt treten könnten, in der auch unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Fähigkeiten und unser eigenes Können Platz gefunden haben? Das Konzept Wir im Quartier bietet bereits einen guten Ansatz für solcherlei Projekte, wobei es noch wesentlich ausbaufähiger ist und die Beteiligung noch stark erhöht werden könnte. Es wurden in den letzten Jahren unzählige Konzepte entworfen und verworfen, die Kaufkraft in Frankfurt, oder, zu erhöhen, um damit auf einen Weg zu Glück und Wohlstand zu gelangen. Das Scheitern sämtlicher Konzepte liegt nicht nur an der Stadtverwaltung, sondern an der allgemein verbreiteten Gleichsetzung des Kapitals als unhinterfragbaren Heilsbringer oder übermächtige Gottheit, die den Menschen irgendwann schon auf den Weg in ein zufriedenes Leben geleiten wird. Wir denken, es ist Zeit, einen anderen Weg zu gehen. Unzählige Beispiele auch über Frankfurt oder hinaus beweisen da selbst. Geschichte. Gespensterjagd zur Ideengeschichte des Antikommunismus. Von Gruppen gegen Kapital und Nation. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen diese Gespenst verbündet, schrieben Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, und das ist im Gegensatz zu anderen Behauptungen in dieser Schrift eine ziemlich wahre Aussage. Hass auf und Furcht vor radikaler Veränderung der bürgerlichen Gesellschaft sind so alt, wie ihre revolutionäre Durchsetzung selbstständig. Spätestens mit der Französischen Revolution, die nicht in religiöser Verkleidung agierte, wie die niederländische und englische Revolution, und die in ihrer theoretischen Begründung wesentlich radikaler war, als etwa die amerikanische, entstand die Furcht vor dem Roten Terror, übrigens bevor La Grande Terreur 1793 wirklich losging. Im Folgenden geht es um eine Rekonstruktion von Bildern und Vorstellungen und um eine Darstellung der Veränderung des Antikommunismus. Antikommunismus heißt hier erstmal die Ablehnung und Feindschaft gegenüber der grundlegenden Veränderung der modernen Welt, sei es durch Aufhebung von Herrschaft oder durch Veränderung der Herrschaftszwecke. dass diese Ablehnung keine wissenschaftliche Kritik ist, sondern Ressentiment, das sich permanent Widersprüche und Doppelstandards leistet, wollen wir im Folgenden zeigen. Dass Antikommunist-SternInnen gegenüber linken Bewegungen oder Theorien feindlich eingestellt waren, heißt aber nicht unbedingt, dass diese Bewegungen tatsächlich auf Kommunismus abzielten oder hinausgelaufen wären. Bewegungen mit solch grundlegenden Forderungen hat es nur wenige gegeben, denn jene Bewegungen, denen eine solche Absicht unterstellt wurde, teilten viele Ressentiments ihrer Gegner, die Kritik an, sagen wir mal, der UdSSR oder der deutschen Sozialdemokratie, sie seien antinational, kosmopolitisch, wollten Familie und Moral zugunsten der freien Liebe zerstören und eine Gesellschaft mit möglichst wenig Arbeit einführen, wurden von den Protagonisten der Arbeiter-SternInnen-Bewegung mit Empörung zurückgewiesen. Der Antikommunismus verrät uns also viel über die Antikommunist-SternInnen, aber wenig über die wirklichen sozialistischen, sozialdemokratischen, linkssozialistischen, kommunistischen, anarchistischen und so weiter Bewegungen, Parteien und Organisationen, gegen die er sich richtete. Antikommunismus ist fester Bestandteil des nationalen Bewusstseins und Immunisierungsstrategie gegen die Kritik an der bestehenden Gesellschaft. Er wird hin und wieder zum beherrschenden Thema in der nationalen Öffentlichkeit, und ist als Abwehr radikaler Kritik immer unterstellt. Der Mensch ist nicht so, mag der immer gleiche Leitsatz sein, mit dem jedwede Kritik zurückgewiesen wird. Das Folgende soll eine Skizze des geschichtlichen Wandels dieses Gedankens sein. Wandel der Kommunismusbilder. Die qualitativen Sprünge dieses Bildes ergeben sich zumeist aus Veränderungen der politischen Situation. Dennoch sind diese Sprünge Teil einer Entwicklung, und die verschiedenen, hier beschriebenen Etappen bauen aufeinander auf und überlagern einander. Dem Antikommunismus kommt es nicht auf Kohärenz an, ein Denken, das sich auf die Verteidigung des Bestehenden versteift hat, ist wahllos bei den Argumenten, weil es sich durch die Existenz der Gesellschaft, die es verteidigt, auf jeden Fall ins Recht gesetzt sieht. Die Antikommunismen früherer Etappen existieren munter neben den neueren her, Argumentationsweisen werden übernommen und neu eingepasst für die nunmehr geltenden Verteidigungsformen des Bestehenden. In der ersten Phase des Antikommunismus wird im Zuge der bürgerlichen Revolutionen von 1789, 1830 und 1848 Kommunismus zu einem relativ unbestimmten Synonym für Umsturz, Rebellion, Zerstörung der gottgewollten Ordnung. Die Jakobiner Mütze und die brennende Kirche werden zu Symbolen für die Umwertung aller Werte, die Zerstörung jener Tradition, die allein dem Menschen den Halt gäbe. Kommunismus, soweit das Wort schon im Gebrauch ist, wird als verrückte Wahnidee des Verteilens aller Güter und der Ermordung der Reichen gehandelt. Im Kommunismus ist der Mensch, der sich gegen Gott erhebt, am Werk. Zugleich wird übers Schialismus als Heilmittel gegen die sozialen Übel jenes Gemischs aus kapitalistischer Entwicklung und vorbürgerlicher Herrschaft, das damals in Europa vorherrschte, in bürgerlichen und anderen Kreisen diskutiert. Antikommunismus ist in dieser Epoche eine Denunziation demokratischer Bewegungen, hier tritt er also in Erscheinung als Verteidigungsideologie des Adels. Mit der Pariser Kommune und dem Erstärken der sozialistischen Arbeiter-SternInnenbewegung wird der Kommunismus als Bewegung der primitiven, unaufgeklärten Massen, die von böswilligen Agitatoren aufgehetzt sind, Seite 1. Punkt, dargestellt. Da Kultur und Zivilisation auf Privateigentum beruhen würden, würden die gefährlichen Klassen diese zerstören, wenn sie sich mit ihren verrückten Vorstellungen durchsetzen würden. Die unteren Klassen seien die Verlierer-SternInnen jenes Lebenskampfes, der allein jene Anstrengungen erzwingen würde, auf denen alle großen Kulturleistungen und alle Zivilisation beruhen würde. Die gesichtslose Masse sei niemals in der Lage, die Gesellschaft zu führen, sie müsse notfalls mit Gewalt niedergehalten werden, ihre Minderwertigkeit zeige sich an ihrer gesellschaftlichen Stellung. Dabei verfuhren die Ideologen tautologisch, die Leute seien minderwertig, weil sie unten seien und unten seien sie, weil sie minderwertig seien. Diese rassistische Herleitung des Wesens eines Menschen oder einer Menschengruppe fungiert als Verteidigungsideologie des Bürgertums. Mit dem Übergang in die kolonial-imperialistische Ära wird die Idee vom Kommunismus als internationale Bewegung, die die eigene Nation schwäche und zerstöre, betont. Zugleich wird der Sozialismus als Teil der Degenerationserscheinungen der westlichen Welt, als krankhaftes Symptom der modernen, städtischen Entwicklung verstanden. Zum einen der Sozialismus als pazifistische Bewegung, der dem eigenen Volk die Waffe aus der Hand schlage, in einer Welt von Feinden, eben weil er die Wahrheit des ewigen Kampfes um Lebensraum und Macht nicht anerkenne. Zum anderen die Befürchtung, Sozialismus als Aufhebung der Konkurrenz bewirke den Zerfall der Zivilisation, die Förderung der Minderwertigen gegenüber den Gesunden. Zum dritten, die Vorstellung, die sozialistische Arbeiter-Sterninnenbewegung predige den Klassenhass und entzweie damit das Volk und mache es handlungsunfähig. Nicht nur in Deutschland verbindet sich dieser Antikommunismus mit dem Antisemitismus, feindliche Mächte, die im Geheimen wirken, wollen dem Vaterland ans Leder, hier wirkt der Antikommunismus als nationale Integrationsideologie. Mit der Oktoberrevolution und der Errichtung der UdSSR wird Kommunismus zum Bild für brutalen Terror, der asiatischen Bedrohung, ob es nun die Hunnen, die Mongolen oder die gelbe Gefahr ist, Europas durch Bestialität, Umwertung aller Werte. Der Kommunismus wird zu einer mörderischen, bedrohlichen Macht, die im Dienste des Bösen, des Weltjudentums steht oder schlicht selbst das Böseste ist. Von Moskau gelenkt, grabe und wühle der Weltkommunismus überall und versuche, durch die Weltrevolution eine Welt des Terrors herbeizuführen. Der faschistische Antikommunismus ist nicht bloß ein Instrument der Herrschenden, um eine sozialistische Revolution zu verhindern, wiewohl das für manche Kapitalist-Sterninnen oder Großgrundbesitzer-Sterninnen-Grund für die finanzielle Unterstützung gewesen sein mag, er ist Teil einer Ideologie eines Weltkreuzzugs, die einen Weltkrieg für die eigene Macht legitimiert, hier funktioniert er als Rechtfertigung des Imperialismus. Für die deutschen Nazis hingegen war der Kampf gegen den Bolschewismus nur ein Teil ihres Kampfes gegen das Weltjudentum. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Kommunismus zum Synonym für sowjetisches Weltmachtstreben, im Regelfall ohne jüdische Weltverschwörung. Als Teil der totalitären Bedrohung der westlichen Demokratie wird der Kommunismus dem Faschismus gleichgesetzt, wobei er natürlich zugleich der gefährlichere, weil noch existierende und weltweit agierende sei. Ehemalige Faschist-SternInnen und die C-Parteien haben dabei noch in 50er Jahren durchaus die Betonung auf die Bedrohung des Abendlandes gelegt. Hier fungiert Antikommunismus als Integrationsideologie für Faschist-SternInnen und als Rechtfertigung des Kalten Kriegs. Mit der Entspannungspolitik und der 68er-Bewegung wird der Kommunismus zu einem gescheiterten Projekt, in das sich nur totalitäre Träumer verlieben können. Die Renaissance des Marxismus, Leninismus, wird als Ausdruck des jugendlichen Idealismus zugelassen, zugleich aber als irrationale Protesthaltung den Jugendsekten und Drogen gleichgesetzt, wo auch wohlmeinende Naivlinge für finstere Zwecke eingespannt werden. Gleichzeitig werden aber die Sozialliberalen, die diesen neuen, etwas gelasseneren Antikommunismus predigen, des schleichenden Übergangs zum Sozialismus bezichtigt, Demokratisierung, Emanzipation und sexuelle Revolution werden als Taktik der Kommunist-SternInnen bei der Zerstörung der westlichen Welt denunziert. Anfang der 70er Jahre fuhr der bürgerliche Staat einen ambivalenten Kurs, einerseits wurden Projekte, die durchaus ein gesellschaftskritisches Selbstverständnis aufwiesen, gefördert, andererseits hagelte es Berufsverbote für linksradikale Staatsdiener-SternInnen, und das nicht nur für Lehrer-SternInnen. Schluss mit der Toleranz ist spätestens seit Mitte der 70er Jahre, als der angelinkste Reformidealismus nicht mehr gefragt war, und als 1977 die letzte Offensive 2 der RAF scheitert. 1986 bis 89 verkleidete sich der Antikommunismus in die besorgte Betrachtung, ob die Reformen Gorbatschows gelingen, greifen etc. Das Echo auf die Selbstkritik, Perestroika, des Führers des Warschauer Pakts war durchweg positiv, und nicht zu verwechseln mit dem blöden Reformidealismus von Linken, die hofften, mit einer verwandelten Sowjetunion nunmehr auch im Westen voran zum Sozialismus schreiten zu können. Nach 1989 gibt es kaum mehr KommunistSternInnen, denn viele von denen, die sich zuvor noch so nannten, nahmen die praktische Selbstaufgabe des Realsozialismus sowjetischer Prägung zum Anlass, ihre theoretische Kritik am Kapitalismus gleich mit zu beerdigen. Dass Antikommunismus trotz dieses Siegeszugs der Marktwirtschaft auch heute noch Konjunktur hat, äußert sich einerseits in den politischen Kampagnen der Rechten und der politischen Selbsthygiene der Linken, welche stets darum bemüht sind, etwaige kommunistische Töne in den eigenen Reihen möglichst schon im Keim zu ersticken. Andererseits zeigt sich die Aktualität des Antikommunismus in dem Engagement der Federführenden der politischen Medienöffentlichkeit, welche sich in aller Regelmäßigkeit aufs Neue gefordert sehen, den ideologischen Kampf gegen Kommunismus zu führen, gegen einen Kommunismus, der ihnen wohl niemals tot genug sein wird. Ambivalenz des Arbeiters. Aus heutiger Sicht mag die Lektüre früherer antikommunistischer Werke erstaunlich sein, die Gleichsetzung von ArbeiterSternInnen und Kommunismus war in früherer Zeit keineswegs bloß eine versponnene Theorie von Linken, die sich über die Wirklichkeit hinwegtäuschen wollten, sondern auch von den GegnerSternInnen akzeptierte Wirklichkeit. Auch wenn sie so absolut nie hingehauen hat, aus einer Lage erwächst nun mal kein Bewusstsein, sondern immer nur aus der Interpretation einer Lage ist doch zu beobachten, dass die VerteidigerSternInnen der bürgerlichen Gesellschaft in den unteren Klassen FeindSternInnen erblickten. Geschult an dieser Erfahrung, schien KommunistSternInnen und SozialistSternInnen das Lob des deutschen Arbeiters durch die Nazis nur als ein Fall sozialer Demagogie, das heißt, als einer neuen, besonders hinterlistige Taktik ihres alten Gegners, des Kapitals. Die Linke legte sich die Gleichsetzung von Volk und Links schon deswegen zurecht, weil sie sich für die Rechte des Volkes stark machte. Ihre Idee war: Wir sind für das Volk, also muss das Volk für die Linke sein. Diese Gleichsetzung wurde mit dem Aufkommen konterrevolutionärer Massenbewegungen brüchig, in der Menschen gegen die eigene Emanzipation auf die Straße gingen. Ohne einen Geschichtsoptimismus, la der Sozialismus wird siegen, ist die eigenartige Blindheit der Linken, die NationalistSternInnen, RassistSternInnen und AntisemitSternInnen nicht als solche erkennen, nicht zu verstehen. Wer, wie viele Leute in den 20ern und 30ern, den Faschismus nur als einen temporären Aufstand der Zurückgebliebenen gegen die Zukunft begreift, nimmt den Faschismus nicht ernst und kann ihn daher auch nicht richtig bekämpfen. Die Neubewertung des Volkes durch die politische Rechte hätte bei den Linken alle Alarmglocken schrillen lassen müssen. Mit dem Bild des sozialistischen Agitators und noch mehr des jüdischen Hintermannes, der die eigentlich guten ArbeiterSternInnen aufhetzt, beginnt die Aufspaltung des Bildes des Arbeiters in das der guten, produktiven ArbeiterSternInnen und das der bösen, streikenden ProletSternInnen. Diese ambivalente Sicht auf die ArbeiterSternInnen-Klasse hat durchaus ihren tieferen Sinn. ArbeiterSternInnen sind im Produktionsprozess Notwendigkeit und Problem zugleich. Sie sind jene Klasse, die den Reichtum schafft, der auch ihre Armut produziert, und das lieben die FaschistSternInnen an ihnen, das selbstlose Opfer, den Dienst am Volke in der Produktionsschlacht, der genügsame Stolz auf die Produkte der eigenen Anstrengungen, ohne dass Mensch selbst etwas von ihnen hätte. Eben jene geheime Qualität der wahre Arbeitskraft, Mehrwert zu schaffen, die notwendige Bereitschaft der ArbeitskraftbesitzerSternInnen sich zum Mittel zu machen, ohne allzu viel davon zu haben, und schließlich jene psychischen Leistungen, die dem eigenen unerfreulichen Leben seinen höheren Sinn geben, der Stolz, arm, aber ehrlich zu sein, der Hass auf den Luxus, die quasi militärische Disziplin der damaligen Fabrikarbeit. Die andere Seite des Arbeiters aber ist die aus seiner Rolle erwachsende Macht, Mann der Arbeit aufgewacht, und erkenne deine Macht. alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, dichtete damals die Arbeiter-Stern-Innenbewegung. Dazu kam die damals durchaus verbreitete Verachtung für die feindliche bürgerliche Welt, ihre Moral und ihre Kultur, der Hass auf jene Verhältnisse, die alles wirklich Interessante einem eher vorenthalten. Die Arbeiter-Stern-Innen sind im Kapitalismus an ein entgegengesetztes Interesse gefesselt, und die Aufspaltung des Arbeiter-Stern-Innenbildes reflektiert genau dies, die Angewiesenheit auf die Verhältnisse als das affirmative Bild des blonden, muskelstrotzenden Arbeiters der Faust, den Gegensatz zum kapitalistischen Interesse als die hassverzerrte Karikatur des verkommenen, roten Proleten. Der Antikommunismus ist die Ehrenrettung der deutschen Arbeiter-Stern-Innen, der es erlaubt, dieser Klasse ihre sozialistische Bewegungsform zu verzeihen. Fast genauso formuliert es Hitler auch, wenn er den Grund für den Erfolg der sozialistischen Arbeiter-Stern-Innenbewegung in der Ausnutzung des Elends der Arbeiter-Stern-Innen durch jüdische Agitator-Stern-Innen sieht. Dies macht die Schlagkraft des Nationalsozialismus und Faschismus im Gegensatz zu den damaligen Konservativen, Jungkonservativen und Volkskonservativen aus. Die Faschist-Stern-Innen halten das Volk nicht per se für minderwertig, ihrem Konzept eines Herrenvolks von Untertänigen liegt ein ganz ernst gemeintes Lob des Volkes zugrunde. Die Feindschaft gegenüber dem Volk ist dem Misstrauen in seine Fähigkeit, die roten Verführer-Stern-Innen zu durchschauen, gewichen. Die bürgerliche Gesellschaft kann auf Dauer nicht darauf beruhen, dass die eine Klasse die andere unterdrückt. Sie braucht die nationale Integration aller, weil bürgerliche Verhältnisse auf der Herrschaft des Volkes über das Volk beruhen, auf der Unterwerfung der Menschen unter die von ihnen selbst geschaffenen Verhältnisse. Eine demokratische Gesellschaft und ihre erfolgreiche Verknüpfung von Kapital und Arbeit ist politisch stabiler und ökonomisch effektiver als die offene Klassenherrschaft des 19. Jahrhunderts. Sie erteilt allen gleichermaßen die Freiheit zur Teilnahme an der Konkurrenz und unterwirft sie so deren Ergebnissen. Dieser historische Schritt, die Modernisierung der Antikommunismus, ist der eigentlich qualitative Sprung, die Entdeckung des Volks durch die politische Rechte und seine Einbindung in das nationale Projekt. Zerstörung der Welt. Die sozialdarwinistische Vorstellung des Konkurrenzkampfes von Individuen, Völkern, Rassen als naturnotwendige Selektion, als Voraussetzung für Entwicklung wichtiger Tugenden, als Verhinderung von Entartung und Degeneration, war eine pseudowissenschaftliche Gegenhaltung zum evolutionären Sozialismusbegriff der Arbeiter-Stern-Innenbewegung. Populär sind solche Vorstellungen z.B. durch Ideen wie dann arbeitet doch keiner mehr, wenn allen alles gehört, dann strengt sich doch keiner mehr an, wenn alle nur nach Genuss streben, wird doch alles verjuxt. Diese Vorstellungen projizieren die gesellschaftliche Realität des Kapitalismus in das Wesen des Menschen. Die Durchschlagskraft solcher Vorstellungen sollte Mensch nicht unterschätzen, schon weil sie auf reale Erfahrungen zurückgreift, die sie zu bestätigen scheinen. Tatsächlich bemühen sich Schüler-Stern-Innen, möglichst wenig zu arbeiten, mit öffentlichem Eigentum wird rabiat umgegangen, Menschen verhalten sich unvernünftig. Oft mag es sogar so erscheinen, als ob allein die Rationalität des Marktes und die harte Drohung von Armut und Untergang allein den eigentlich ziemlich unvernünftigen Menschen zur Vernunft zwingt. Freilich ist es eine eigentümliche Verarbeitung gesellschaftlicher Realität, die da geschieht, weil weder der demolierten Telefonzelle, dem Krankmachen auf der Arbeit oder dem durchgeknallten Liebhaber das Wesen des Menschen anzusehen ist, sondern nur der Umgang bürgerlicher Konkurrenzsubjekte mit eben jener Welt, in der sie leben. Gegen die schlichte Frage, warum Menschen nicht in der Lage sein sollten, ihre Gesellschaft vernünftig einzurichten, ihre Bedürfnisse nach einem gemeinsamen Plan zu befriedigen und mit den unterschiedlichen, vielleicht hin und wieder sogar tatsächlich entgegengesetzten Interessen umzugehen, wird eben nur der bürgerliche Blödsinn von der Natur des Menschen präsentiert, siehe Zitate weiter unten. Zusätzlich kommt noch das Argument, dass es die ewige Knappheit an Gütern sei, die das Gegeneinander der Menschen erzwingt bzw. avancierter, weil der endlichen Menge an Gütern die angeblich unendlichen Bedürfnisse des Menschen gegenüberstünden. Außerdem folgt noch die Warnung, dass im Überfluss alles versinkt. Über diesen Glaubenssatz darf Mensch nicht lange nachdenken, um ihn zu glauben. Also, der Mensch ist nicht so, die Welt sowieso nicht, und das ist auch ganz gut so, weil sonst die Welt unterginge. Auch wenn die folgende kleine Zitatenauswahl etwas altbacken wirkt, sie ist es nicht. Monarchistisch-konservativ. Der ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schöner, und der Krieg ist ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugenden des Menschen, Mut und Entsagung, Pflichttreue und Opferwilligkeit mit Einsetzung des Lebens. Ohne Krieg würde die Welt in Materialismus versumpfen. Helmut Graf von Moltke, Brief an Bluntschli. In Pross, Harry, HRSG, Die Zerstörung der deutschen Politik. Dokumente 1871 bis 1933. F.A.M. Fischer 1959, Seite 29. Liberal. Es gibt keinen Frieden auch im wirtschaftlichen Kampf um das Dasein, nur wer jenen Schein des Friedens für die Wahrheit nimmt, kann glauben, dass aus dem Schoße der Zukunft für unsere Nachfahren Frieden und Lebensgenuss erstehen werde. Wir wissen es ja, die Volkswirtschaftspolitik ist der vulgären Auffassung ein Sinnen über Rezepte für die Beglückung der Welt, die Besserung der Lustbilanz des Menschendaseins ist für sie das einzig verständliche Ziel unserer Arbeit. Allein, schon der dunkle Ernst des Bevölkerungsproblems hindert uns, Eudaimonisten zu sein, Frieden und Menschenglück im Schoße der Zukunft verborgen zu wähnen, und zu glauben, dass anders als im harten Kampf des Menschen mit dem Menschen der Ellenbogenraum im irdischen Dasein werde gewonnen werden. Für den Traum von Frieden und Menschenglück steht über der Pforte der unbekannten Zukunft der Menschengeschichte, Lasciate ogni speranza. Nicht das Wohlbefinden der Menschen, sondern diejenigen Eigenschaften möchten wir in ihnen, den Nachfahren, emporzüchten, mit welchen wir die Empfindung verbinden, dass sie menschliche Größe und den Adel unserer Natur ausmachen. Nicht Frieden und Menschenglück haben wir unseren Nachfahren mit auf den Weg zu geben, sondern den ewigen Kampf um die Erhaltung und Emporzüchtung unserer nationalen Art. Weber, Max, Nationalstaat und Volkswirtschaftspolitik. Akademische Antrittsrede, 1895, in Gesammelte politische Schriften. Tübingen, JCB. Mohr 1958. Faschistisch. Dass aber diese Welt dereinst noch den schwersten Kämpfen um das Dasein der Menschheit ausgesetzt sein wird, kann niemand bezweifeln. Am Ende siegt ewig nur die Sucht der Selbsterhaltung. Unter ihr schmilzt die sogenannte Humanität als Ausdruck einer Mischung von Dummheit, Feigheit und eingebildetem Besserwissen, wie Schnee in der Märzensonne. Im ewigen Kampfe ist die Menschheit groß geworden, im ewigen Frieden geht sie zugrunde. Adolf Hitler, Mein Kampf. BD 1. München, Franz Ernach. 1933, Seite 148/149. Sozialistisch. Eigenschaften wie Loyalität, Großmut etc. wären in einer Welt, in der nichts schief ginge, nicht nur bedeutungslos, sondern wahrscheinlich unvorstellbar. In Wahrheit können viele Eigenschaften, die wir an Menschen bewundern, nur im Widerstreit mehr irgendeine Art von Unglück, Schmerz oder Schwierigkeiten überhaupt wirklich sein. Die Tendenz technischen Fortschritts besteht darin, Unglück, Schmerz und Schwierigkeiten auszuschalten. Indem man sich an das Ideal der technischen Effizienz bindet, bindet man sich an das Ideal der Weichlichkeit. Aber Weichlichkeit ist abstoßend, und so wird der ganze Fortschritt als ein wahnsinniger Kampf auf ein Ziel hingesehen, das, wie man hofft und betet, nie erreicht werden wird. George Orwell, Der Weg nach Wigan Pier. Zürich, Diogenes 1982, Seite 188-190. Was die hier angeführten Standpunkte unterstellen, ist die biologistische Ideologie einer wölfischen Menschennatur und damit der Schluss auf kooperative Gesellschaftsformen als gemeingefährliche Vorschläge zu einer Degenerierung der Menschenwelt. Durch die Aufhebung der Konkurrenz und des Kampfes werde die Welt unnatürlich, schwächlich und degeneriert. Auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner hätten sich Moltke, Weber, Hitler und Orwell wohl einigen können. Dies ist der sachliche Zusammenhang zwischen Biologismus auf der einen und dem Antikommunismus auf der anderen Seite. Des Weiteren ist diese damals von vielen Zeitgenoss-SternInnen geteilte Befürchtung der erste Schritt zu der antisemitisch-paranoiden Verlängerung, Bemühungen hin zu einer kommunistischen Gesellschaft als eine besonders Strategie zur Weltmachtergreifung des Judentums zu sehen. Die staatliche Propaganda vom jüdischen Verführer, der aus untertänigen, arbeitenden Massen revoltierende Massen mache, war eine besondere Erfindung des Faschismus. Wer sich nun zurücklehnt und diese verstaubt wirkende Ideologie müde belächelt, mag sich an Folgendes erinnern: die Kritik, in einer Konsum-, Wohlstands- oder Raffgesellschaft zu leben, dass wir alle Opfer zu bringen haben und die fetten Jahre vorbei sind, hat nicht erst Helmut Kohl in die nationale Politik eingebracht. Jene Vorstellung, im Kommunismus verfräße der natürlich kurzsichtige, egoistische Mensch schnell den Reichtum, ist als angstvolle Warnung im Kapitalismus dauernd präsent. Es ginge uns zu gut, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt, könnten uns dies oder jenes nicht mehr leisten, die Welt sei nun mal kein Ponyhof. Mangel und Entbehrung seien gut für den Menschen. Das nicht nur, weil der Mensch nun mal dem Menschen ein Wolf sei und darum etwa Futterneid der Natur des Menschen entspräche, von allzu praktischen Konsequenzen hielte ihn allein derjenige Wolf im lustigerweise dann doch irgendwie wirksamen, demokratisch-parlamentarischen Schafspelz ab. Oder, wenn's dem Esel zu gut geht, dann wagt er sich aufs Eis, über Fluss erzeugt Maßlosigkeit, Trägheit, Verfall, und alle großen Genies hatten Hunger. In all diesen Vorstellungen lügen sich die Menschen das erfahrene Leid als unveränderlich zurecht. Sie verklären es, indem sie es auf eine Natur des Menschen überhaupt zurückführen, statt es durch die kapitalistische Einteilung der Welt zu erklären. Wird das Leid als natürlich verstanden, hat Mensch nebenbei auch prima vor sich gerechtfertigt, warum es ja doch nichts bringt, für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung einzutreten. Antikommunismus erweist sich so als nützlicher Bestandteil des bürgerlichen Alltagsbewusstseins. Fußnoten: 1. In Deutschland, etwa die Hottentottenwahl 1907, die Niederschlagung des Januaraufstandes 1917, der Machteintritt der NSDAP 1933 in den USA, beispielsweise. Reichskrieg 1917, McCarthy-Ära 1947. 2. Das recht defensive Ziel war das Freipressen der Gefangenen.